Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Heute ey Mann, wo ist mein Öko? Grand Theft Öko. Grand Theft Öko San Robertus. Ja, wenn. Ja, nach technischen Hindernissen begrüßen wir euch erstmal zu dritt. Die anderen werden per DLC nachgeliefert irgendwann. In entsprechender Qualität, die dann hoffentlich nachgepatcht wird. Genau. Also Mammon kommt noch. Und fangen wir doch einfach an, wa? Ja, würde ich sagen. Wir und Flexive, die Gaming-Trends 2019, hat hier die Bitkom zur Gamescom-Messe. Ich glaube, weiß gar nicht, sind die auch Veranstalter von der Gamescom-Messe? Die Bitkom? Manchmal ist das ja so, wie mit VDA und IAA und so. Kann gut sein, aber... Ja, auf jeden Fall haben sie hier so diverse Sachen vorgestellt. Und über eine von diesen diversen Sachen wurde auch in den Medien die Woche über viel geschrieben. Und das war nicht dieses hier mit geben Geld aus. Das war es nicht, worüber viel gesprochen wurde. Weil also hier auf diesem Bild auf jeden Fall sieht man jetzt mit Leuten, die uns nicht zuhören, dass halt... Ja, ich guck mal, kriege ich das noch groß? Ja, da war es groß. Hier die, ja, wofür die Leute halt Geld ausgeben, prozentual. Und das ist auch wieder gestiegen, wie Leute geschrieben haben. Und ja, das wäre eigentlich das, was den Bitkom hauptsächlich interessiert. Darum geht es ja auch in diesem Abriss, der hier ist. Und dann gibt es da zusätzlich noch so ein Ding zum Runterladen, wo es dann plötzlich um ganz andere Dinge geht. Nämlich hier um Männer und Frauen mal wieder, diese Demografie von den Spielern und dann ihr komischerweise aber auch... Aber warte mal, Chris, die benutzen den völlig veralteten Begriff Gamer. Ja, genau, den benutzen die. Und die verwenden den halt eben auch für Leute, die mobile Spiele spielen. Also so Gelegenheitsleute. Und das also auch in... Bitkom ist ja der Verband der IT-Technik. Es gibt ja noch den Game oder Game, ich weiß nicht, ob die sich so aussprechen, den Verband der Games-Industrie und der macht die Gamescom. Okay. Ja. Ja gut, genau. Jedenfalls... Warum jetzt noch was zu Games macht, eigentlich wurde das ja extra deswegen abgespalten. Aber gut. Jedenfalls hier in dieser Grafik sehen wir eine Umfrage über das angeblich fragwürdige Frauenbild in Games. Und die Leute, die wir hier befragt haben, das waren irgendwie 500 und Leute, die Gamer sind, von den insgesamt 1000 und, die sie befragt haben. Und ja, da ist dann das hier rausgekommen, was hier rausgekommen ist. Und das sind dann, da sind dann natürlich wiederum auch die ganzen Leute dabei, die hier mobile Spiele hauptsächlich spielen. Was wir hier in der Grafik hier drunter auch noch sehen, auf dem Smartphone hier halt eben und dann Spielekonsole, die größten prozentualen Sachen sind. Und ja, da kommt dann hier sowas raus und das ist halt mal wieder so, ich denke mal typisches Leute, die keine Ahnung haben, wenn man denen irgendwie sagt so, ja, hätten sie denn gerne mehr starke weibliche Figuren? Ja, was ist dagegen zu sagen, so, ne? Und unter diesem Gesichtspunkt finde ich schon interessant, dass sie, also ich würde eigentlich denken, dass das viel mehr Zuspruch haben sollte normalerweise, aber ich denke mal, die meisten von den Leuten sind dann doch so schlau, dass sie wissen, dass es solche Sachen halt schon gibt, beziehungsweise dass auch irgendwo egal ist. Ich meine, in irgendwelchen Computerspielen, wo man auch irgendwelche Tiere oder was weiß ich, nie was steuern kann, da dann so auf diese weiblichen Charaktere zu pochen, die es ja auch gibt, also ja, aber das ist natürlich auf jeden Fall wieder die Grafik, die bei uns die Woche über überall zitiert wurde und auch einfach nur ohne jede Einordnung, wie sich diese Zahlen jetzt ergeben oder so, man sagt einfach, dass es ein Problem ist und dass die Leute das als Problem sehen und bla bla bla, so wie üblich. Unangemessen und nicht mehr zeitgemäß. Was auch immer das bedeuten soll. Haben die alle veraltete Haarschnitte in den Spielen, die weiblichen Figuren oder was? Das ist aber auch so, ich bevorzuge es, eine weibliche Figur zu spielen, finde ich auch schon eine geladene Frage. Also warum fragt man dann nicht irgendwie, bevorzugen Sie eine Figur des eigenen Geschlechts zu spielen zum Beispiel oder so? Also warum formuliert man das schon so? Weil du die Männer das wahrscheinlich so nicht fragen könntest dann. Weil das Graue sind ja hier die Herren. Bevorzugen Sie eine Spielfigur, deren Geschlecht Ihrem Geschlecht entspricht? Fragezeichen. Das wäre für mich ein relevanterer Wert, als dass nur 8% Männer es bevorzugen, eine Frau zu spielen. Aber überleg doch mal, die sind so schlimme Menschen, die wollen keine Frau spielen, nur 8%. Ja, aber ich meine, sie haben trotzdem alle Tomb Raider gespielt, weil das haben nicht nur Frauen gespielt. Also, wofür ist diese Frage gut? Ja, für nichts. Und vor allen Dingen, wie gesagt, den größten Teil, wie wir hier unten ja sehen, der Leute, die das gleiche gefragt wurde, spielen halt größtenteils auf dem Smartphone. Irgendwelchen Krempel, wo mit Story und so sicherlich nicht viel los ist. Also, ja, und auch diese Geschichte, oben die 30%, die kein Geld zahlen für Computerspiele im Jahr. Ich weiß, sind das die Nicht-Gamer gewesen? Oder? Das war bei der anderen Grafik, okay, na egal. Aber waren das dann die Nicht-Gamer oder sind das die Leute, die nur so Handy-Games für kein Geld spielen? Oder? Ich hätte mir einfach aussagekräftigere Zahlen gewünscht von sowas. Ja, aber die Handy-Games machen sehr gut Geld. Hm. Deswegen, und die Sachen mit den DLCs und irgendwas mit Abo-Modellen hatten sie unten auch noch irgendwie. Candy Crush und Co. bleiben Dauerbrenner, ja. Gelegenheitsspiele, zum Beispiel Candy Crush und Co. 69%. Ach doch, hier haben wir es nochmal. Ah ne, es sind nämlich nicht alle, sondern die Gamer ab 16 Jahren. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die beziehen sich hier mal auf Bitkom Research. Ich will dauernd Bitcoin sagen, Verzeihung. Bitkom Research, aber ich finde die Quellen nicht. Und wie ist denn Gamer hier definiert? Gamer ab 16 Jahren. Das waren Leute, die Gamer sind die, die angeben, irgendwie schon mal ein Videospiel gespielt zu haben im letzten Jahr. Und das sind 528 oder so, steht hier oben im Kleingedruckten. Hier unten, ja. 528 Leute, von denen haben sie das hochgerechnet. Ah ja, das war das hier mit den Spiele-Flatrates. Gamer möchten Spiele-Flatrates. Und da müssen sie schon, ja, kann ich mir eher vorstellen, bemühen, um da draus zu machen, Gamer möchten, ich sehe hier eher eine Mehrheit der Gamer, die keine Spiele-Flatrates möchte. Aber das kann man natürlich interpretieren, wie man will. Virtual Reality, ja. Aber ist das nicht auch schon wieder ein Trend, der so ein bisschen am Abebben ist? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt so die erste Generation gesehen und jetzt kommen die Verfeinerungen. Also ich glaube nicht, dass das Thema wieder sterben wird. Allein beim Simracing, dem ich ja so ein bisschen folge, ist das inzwischen fast Standard geworden. Da passt es natürlich auch unheimlich gut, ja. Ja gut, das ist auf jeden Fall Neues aus der wunderbaren Welt der Vertretung der Industrie. Ja, direkt weiter mit Gaming. Nämlich die Frau Banaschuk, die wurde zu Frauen im Gaming interviewt. Ich habe keine Ahnung warum, weil sie davon, also nicht gezeigt hat, dass sie davon irgendeine Ahnung hat, aber gut. Naja, ich denke mal, dass, was in da steht, ein Großteil des Gesprächs geht auf Gamergate ein, die Hasskampagne, die sich bla bla bla zum 5. Mal jährt. Ich denke, deswegen ziehen die reihenweise jetzt wieder solche Nasen raus und glauben, wenn die noch einen Artikel schreiben und ihre Lügen nochmal verbreiten, dann wird es schon irgendwie wahr sein. Ja, genau. Und herausgekommen ist dieses Ding hier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Frauen in Videospielen nicht mehr nur Opfer und Deko? Fragezeichen. Als ob das jemals so gewesen wäre, dass die nur Opfer und Deko sind. Was ich auch echt traurig finde, ist, dass keiner von diesen Leuten reagiert, wenn man ihre Artikel kritisiert auf Twitter. Niemand. Keiner. Also null. selbst wenn man sie ausführlich darauf hinweist, was die Unwahrheiten und die unzulässigen Interpretationen sind, das ist ihnen scheißegal. Also mir hat das Reaktionsnetzwerk Deutschland geschrieben, vielen Dank für Ihre Nachricht, wir leiten den Hinweis gleich mal direkt an die Kollegen aus dem Ressort weiter. Über Feedback, Gedankenanstöße und konstruktive Kritik freuen wir uns übrigens immer, Ausrufungszeichen, viele Grüße aus der Redaktion. Also das, du hast ihnen eine E-Mail geschrieben? Ich habe die bei Facebook angeschrieben. Ah, okay. Ja, aber das war dann auch, hast du schon Rückmeldungen aus der Redaktion? Nee, aber ich habe das natürlich auch, wann war das? Freitag? Ja, Freitag habe ich das, glaube ich, geschrieben. Ah, okay, geben wir Ihnen noch ein bisschen Zeit. Ja, schauen wir mal. Man muss immer an das Gute glauben. Ja, gucken wir mal. Dieses hier ist ja quasi auch nur ein Interview und kein Artikel oder Gott, so. Gott, ey, Entschuldigung. Der Chat geht mir gerade wieder ein bisschen auf den Keks. Also, wir haben da so einen, der die ganze Zeit irgendwie nur Blödsinn redet. Und jetzt sagt er gerade, das einzig Gute an Gamergate war, dass es einigen Zustrom in den Nationalsozialismus geliefert hat. Also not bad. Er benutzt also die Argumente, die auch Frau Banana Sucuk hier benutzen würde, wenn sie Gamergate diffamieren wollte. Warum bist du jede Woche hier, wenn du uns doch eh nur auf den Sack gehen willst? Hm? Ja, gute Frage. Ja, gehen wir mal weiter im Text ja. Hier, der Frau Banana Sucuk, ne? Frau Banana Sucuk, im Film haben lange Zeit die Männer die Welt gerettet. Frauen dagegen wurden gerettet oder durften höchstens als hübsches Beiwerk mitlaufen. Wie ist das bei Videospielen? Wann habt ihr zum letzten Mal einen Film gesehen, Leute? Habt ihr Alien gesehen damals? Ach, da wart ihr noch nicht geboren. Ja, dann fuck off. Weil hier werden wieder die gleichen Strohmänner rausgeholt für alles. Super Mario, Prinzessin, Gibt's nur Super Mario? Gibt's sonst nichts? Dann, wie wäre es, wenn ihr einfach eine Petition an Nintendo richtet oder so und nicht allen auf den Sack geht? Ja, die Medienwissenschaftlerin, welche Frauenklischees findet man in Spielen noch? Die Medienwissenschaftlerin Anita Sarkeesian. Ja, genau. Die Medienwissenschaftlerin Anita Sarkeesian hat 2013 und davor auch schon jede Menge Humbug geredet. Humbug wie, je weniger man denkt, dass man betroffen ist, desto mehr ist man betroffen. Und irgendwelche Sachen über Prostituierte, die man in Spielen angeblich umbringen muss, obwohl man die überhaupt gar nicht umbringen soll. Und lauter so ein Kram. Und total so weit, dass sogar aus dieser Gruppe von Leuten, die uns ja auch gelegentlich auf den Keks gehen, auch genug Leute irgendwie von der überhaupt nichts mehr halten. Ne, so ziemlich jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung von den Spielen hat, die Frau besprochen hat, weiß, dass das Humbug ist, was sie erzählt. Aber Chris, ja, die feministische Medienkritik und andere Bewegungen wie Black Lives Matter haben sehr viele Diskussionen in der Spieleszene ausgelöst. Andere Bewegungen wie Flat Lives Matter. Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Aber gut. Und dann wieder diese, habt das Redaktionsnetzwerk Deutschland keinen Korrekturleser? Zuerst in den USA, aber da viele Spiele dort entstehen, ist das dann auch zu uns herübergeschwappt. Was ist denn das für ein Satz? Wahrscheinlich ist das so ein Satz, den die Frau gesagt hat und deswegen hat man den auch so abgeschrieben. Schließlich ein Interview. Oh, The Last of Us, ja. Ihr redet immer über die gleichen Sachen und ihr habt immer die gleichen Argumente. Mir fällt auf, es sind auch immer die gleichen Leute, die befragt werden. Warum befragt das RND nicht mal jemanden von der anderen Seite? Weil das würde ich mir unter Recherchenetzwerk irgendwie vorstellen. Dass man wirklich irgendwie Recherche bezahlt und nicht... Seit 5 Jahren sehen wir immer mehr solche Beispiele. Oh Gott, oh ja, Gott. Weil wir vorher nämlich die Beispiele nicht sehen wollten, da haben wir nicht hingeguckt. Unser Kulturkampf noch nicht weit genug und unsere Freunde noch nicht einflussreich genug. Aber es hat natürlich überhaupt nichts mit Korruption oder so zu tun. Das ist nur eine Verschwörungstheorie. In dem Spiel Overwatch gibt es 31 spielbare Figuren, die sind ganz divers. Männer, Frauen, Schwule und Lesben. Haben die Sex in dem Spiel? Andererseits, also ohne... Wenn die keinen Sex im Spiel haben, was interessiert mich dann die fucking Sexualität von den Leuten? Die erschießen sich in Overwatch gegenseitig, um Punkte zu machen. wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber warum muss ich da wissen, ob ich einen Schwulen oder eine Lesbe oder einen Heterosexuellen oder eine Heterosexuelle spiele? Was hat das für einen Mehrwert? Hinter den Kulissen, ja, in geheimen Mailinglisten und so. Wissen wir ja alles. Die Menschen, die dort arbeiten, die die Spiele schreiben, die seien, sind noch sehr männlich und sehr weiß. Noch sind die sehr männlich. Aber wir haben schon Östrogen ins Wasser. Genau. Wir machen die verdammten Videospiele-Designer schwul. Turning the video game developers gay! Ich hätte das ja echt gesagt. Und sehr weiß. Ich dachte, das wäre gerade eine Satire von dir gewesen. Ach du Scheiße. Nintendo zum Beispiel bringt einen weiteren Titel der erfolgreichen Reihe Animal Crossing heraus. Dort kann man dann zum ersten Mal die Hautfarbe der Charaktere ändern. Ja, aber sind es starke Frauen, will ich wissen. Sind die Tiere starke Frauen? Wenn die Tiere keine starken Frauen sind, wie soll ich mich dann damit identifizieren, ja? Ach ja, es hängt also von den großen Studios ab. Ja, euer Kram ist auf jeden Fall nicht erfolgreich, irgendwie ist Nischenzeug. Ja doch, es gibt erfolgreiches Nischenzeug, aber das ist nicht das Zeug, was mit dem Zeigefinger wedelt, ja, sondern das ist das Zeug von den Leuten, die mit Herzblut, mit kleinem Budget Videospiele machen, die einfach gut sind, die sich, die Spaß, das böse Wort. Das ist doch mal eine gute Frage hier. Viele Computer und Videospiele sind in Fantasiewelten angesiedelt und das sind ziemlich alle. Warum ist es denn wichtig, ob eine Frau oder Mann gegen Zombies oder Drachen kämpfe? Ja, bei einem Spiel steuert man im Gegensatz zu Büchern oder Filmen die Geschichte selbst. Das heißt, man erlebt sie viel näher. Deshalb ist Repräsentation in Spielen so wichtig. Ja, Citation needed. Beweis needed. Ja, gab's nicht eher sogar entgegengesetzte Erkenntnisse, dass die meisten Leute denen, dass das denen herzlich egal ist, was sie da spielen? Wenn wir andere Sichtweisen erleben, erweitert sich unser Horizont. Ja, also das... Ja, Hauptsache, aber... Das wollt ihr doch als letztes, dass sich euer Horizont erweitert. Wenn es ein progressiver Horizont ist, dann ist das in Ordnung. Ja. Aber alles andere... Je mehr wir von ihnen erfahren, ihre Welt entdecken, desto besser können wir nachvollziehen, wie es anderen Menschen geht. Ja, anderen konstruierten Menschen, von euch konstruierten, nach eurer politischen Ausrichtung konstruierten Menschen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist besonders bei Jugendlichen und Kindern wichtig. Ja, genau, diese Erziehung, politische Erziehung von uns ist besonders bei Jugendlichen und Kindern wichtig. Welchen Effekt hat das, wenn man sich selbst in einem Videospiel wiedererkennt? Für Frauen ist es zum Beispiel wichtig zu sehen, ich muss nicht immer das Opfer sein. Ich kann auch die Person sein, die sich selbst rettet. Also im Feminismus ist das, glaube ich, nicht okay, sich nicht als Opfer zu sehen. Das habe ich die Woche wieder gemerkt mit hier dieser einen Dame hier bei Twitter, die Höllenaufsicht. Die hatte auch so ein paar feminismuskritische Sachen mal wieder gesagt, wie häufiger. Und dieses Mal hat es einen richtigen Shitstorm geerntet, allerdings mit einem Negerkuss. Und da waren dann auch wieder alle da. Und haben auf die... Ach, das war das, was heute auf Twitter lief? Vielleicht, weil Twitter läuft immer irgendwas. Aber das habe ich auf jeden Fall gestern mitgekriegt. Ich glaube, die hatte dann mal ein paar Stunden... Ich habe nur ein paar Tweets gesehen dazu. ...ausgemacht, ja. Aber das war auch sehr gut von ihr eigentlich... argumentiert und da war auch ein schönes Video von Harald Schmidt dabei, wo ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern konnte. Ach, du meinst das mit dem, er hat Neger gesagt? Ja, genau, ja. Und war sinnvoll auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall eine, die sich nicht als Opfer sieht und ja, also die von der wird so gut wie jeder Tweet gemeldet und ich kann mich auch noch erinnern an die Honey Badgers, die haben das ja auch mal gesagt, dass sie sich quasi nicht als Opfer sehen und die wurden ja auch von den Heinis da gemobbt bis zum Abwinken von dieser, wie heißt dieses feministische Zeitung da nochmal, die Frau Wanaschuk auch so gerne zitiert. Mary Sue. Ja, Mary Sue. Ne? Also, ja, also das wäre das erste Mal. Also wenn das der Sinn und Zweck ist, dann verfehlt ihr aber euer Ziel, aber heftig. Also müsst ihr, glaube ich, mal eure ganze Ideologie mal in Frage stellen, aber ich weiß, wird nicht passieren. Oder eine Heldin muss nicht blond und schön sein. Wer sagt das denn? Sie kann wie bei Overwatch auch eine 60-jährige, einäugige Mutter mit was? Scharfschützengewehr sein. Ja. Nun guckt die Frau Banaschuk ja sehr viele Serien, wenn man ihr so zuhört. Und dann frage ich mich, ist das so eine Art gespaltenes Bewusstsein? Weil wenn ich mir das Fernsehen und die Serien und so angucke, sind da eigentlich auch fast nur gängig schöne Menschen, die da mitspielen. Also wenn ich so, schauen wir mal Game of Thrones, alles so ganz viele attraktive Leute besetzt zum Beispiel. Ja, was Aber haben. das geht. Aber in Videospielen soll Lara Croft halt irgendwie Übergewicht haben oder Ja, sonst und vor allen Dingen der irgendwas. Witz bei der ganzen Sache ist ja 60-jährige, einäugige, so wird das Schubladendenken aufgebrochen. Nein, verdammt, das bringt niemand irgendwas. Kein Mensch denkt sich so, ach so, in diesem Spiel, was eindeutig ein Kunstprodukt ist, wo keine richtigen Menschen drin sind, was nur animierte Pixel sind, da ist eine 60-jährige Einäugige und das ändert jetzt mein Denken über richtige 60-jährige Einäugige oder was? Ja, und dann bin ich vielleicht die Frau Kramp-Karrenbauer und sage jetzt mehr 61-jährige einäugige Mütter in die Scharfschützenkurs. Ja. Ja, Das Schubladendenken. verändert die Ey, eigene Vorstellung. Das Schubladendenken. verändert die eigene Vorstellung davon, was man im Leben erreichen kann. Wie arm ist das eigentlich? Wie arm ist das eigentlich, wenn man die ganze Zeit immer Leute braucht, die einem sagen so, ja, ist okay, du kriegst das auch hin und so. Wie ist das eigentlich, ich habe das nicht gespielt, das Overwatch, aber diese 60-jährige Mutter, die muss ja relativ schnell laufen können, damit sie in so einem Arena-Shooter überhaupt eine Chance hat. Was ist jetzt mit der 60-jährigen Frau, die zu Hause sitzt und das spielt und dann weint, weil sie halt nicht so schnell laufen kann und so cool schießen wie die? Ja. Ja, wenn wir schon auf die Gefühle Rücksicht nehmen, dann bitte auf alle. War das nicht eigentlich auch die Dame, die diese Heilerin gespielt hat, aber die Leute nicht geheilt hat? Hihi. Ich habe nichts gesagt. Ja. Tragen denn die Gamer diese Entwicklung hin zu mehr Diversität alle mit? Als auf dem Cover von Battlefield 5 eine Frau zu sehen war, prasselte auf den Spieleentwickler EA Games ein Sturm der Entrüstung ein. Es ist eine unzulässige Verkürzung. Es geht nicht um die Frau auf dem Cover, es geht darum, dass Battlefield 5 Frauen als Frontsoldaten darstellt und das relativ, ja, also alltäglich darstellt. Es geht darum, dass eine Frau in der Einzelspielerkampagne Leistungen erbringt, die, glaube ich, eine norwegische, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine norwegische Spezialeinheit aus Männern vollbracht hat, etc. pp. Es sind viele einzelne Dinge angekreidet worden, aber das zu behaupten, das wäre wegen dem Titelbild zu gewesen, ist schon wieder peinlich. Werde ich jetzt gehört? Ja! Hey! Ja, ich muss zurückbauen. Hallo, schönen guten Abend und so weiter. Na, daher. Ja, Ihr okay. kriegt ja den Mammon jetzt. Wir sind großzügig. Wegen der Verspätung patchen wir euch den Mammon-DLC kostenlos dazu. Der Able-DLC Naja, kostet aber. ich würde sagen, wir machen das nur für die Leute, die in Uniform uns gucken. Alle anderen Das ist müssen eine gute zahlen. Idee. Also Sollen wir nachgewiesen werden auch dann, ne? mit Bild und Genau, irgendwann mal. genau. Wer ausweist oder wie auch immer das heißt. Mit Bild und Adresse. Oh, bist du schon wieder bei Jasmina? Ja. Ja. Ich Jasmin. habe so ein bisschen, es tut mir echt so ein bisschen leid, derjenige oder diejenige, die mich die Woche gefragt hat, ob wir viel Gamergate in der Sendung haben. Und ich gesagt habe, nee, nur ganz normal. Und den Ja. Rest machen wir dann im Jubiläumsstream. Es tut mir leid. Ja, das müsst ihr verstehen, Leute. Es ist einfach diese Tage, da Ja. überschlagen sie sich halt mit der Scheiße. Es ist Gamescom, es ist ein fünfjähriges Jubiläum. Da sind einfach die Zeitung so voll mit diesem Bullshit und außer uns redet da ja keiner gegen an. Von daher müsst ihr das leider bei uns ertragen. Also, ja. Es hat sich eine Gruppe von Gamern gebildet, die gesagt haben, Politiker oder die Gesellschaft haben keine Ahnung von unserem Hobby, was oft wohl auch stimmt. In diesem Umfeld haben einige, oft junge Männer, sich dann festgesteckt, wer ein richtiger Gamer ist und wer nicht, wer dazugehört und wer nicht. Wenn dann plötzlich immer mehr Spiele mit Frauen auftauchen, kriegen diese jungen Männer den Eindruck, ich als echter Gamer bin ja gar nicht mehr so relevant. Was ein Kackdreck. Ja, genau. Was ein unsagbarer Kackdreck. Niemand fühlte sich zum Beispiel durch den Tomb Raider Reboot in irgendeiner Weise bedroht. Die Leute haben den gemocht oder nicht gemocht, je nachdem, ob das Spiel für sie was war. Und Gamer, ich habe das schon so oft gesagt, Gamer ist, wer Spiele mit einer gewissen Leidenschaft spielt. Und das heißt halt nicht, ich spiele Candy Crush in den 10 Minuten, die meine S-Bahn fährt, sondern das heißt, ich stecke irgendwie ein paar Stunden in ein Spiel, bis ich es durchgespielt habe. Oder habe halt einfach auch ja Leidenschaft dafür. Es gibt auch genug Leute, die irgendwie zu Hause sitzen und Fernseh gucken. Und das sind auch nicht alles Filmfreaks. Und es gibt Leute, die haben 3 Bücher, die würde ich auch nicht als belesen bezeichnen. Mhm. Und genauso ist Gamer halt einfach von deiner Leidenschaft abhängig. Also von dir, nicht von irgendwelchen abgesteckten Gebieten. Es ist wie in jedem Gebiet. Klar, es gibt die Leute, die sich wirklich mit dem Gebiet beschäftigen. Und es gibt die Leute, die mal davon gehört haben. Und das kann auch wechseln und kann sich auch ändern und hin und her, aber insgesamt ist das einfach Quatsch, was sie da sagen. Ja, man merkt halt auch, es ist Projektion. Ich meine, sie hat ja vorher genau gesagt, dass dieser ganze Identitätskrempel für sie komplett wichtig ist und für ihre Clique, und deswegen geht sie einfach davon aus, dass andere Leute genauso da drin stecken in diesem Quatsch. Und das, so kommt man dann halt auf so ein, wenn mehr Spiele mit Frauen auftauchen. Ja, das hat es ja früher auch schon gegeben. Und kann ich mich auch daran erinnern, dass ich mich schon immer auch mit anderen als mir ähnlichen Charakteren identifizieren konnte. Tarzan oder Winnetou oder so. Und das ging schon. Ja, ne? Eben. So wie im Fall von Gamergate, der vor 5 Jahren für extremen Aufruhr sorgte. Dabei handelt es sich um eine Bewegung, die wie keine andere für den Frauenhass in der Szene steht. Können Sie erklären, was damals im Sommer 2014 passiert ist? Nein, kann die Frau Banana Sucuk nicht. Könnte sie, vielleicht macht es aber nicht vernünftig. Will sie nicht, kann man auch sagen. Ja. Kann nicht, möglicherweise in der Wühlnichstraße, ne? Der Stromberg auch schon gesagt. Ihr Ex-Freund verbreitete Gerüchte über sie. Sie hätte mit Spielejournalisten geschlafen, um gute Bewertungen für ihr selbstentwickeltes Spiel. Wie oft haben wir diese Scheiße jetzt schon korrigiert? 100.000 Mal? Niemand hat behauptet, gute Bewertungen. Das steht nicht so im Zoe-Post. Überhaupt, wenn du den Zoe-Post mal gelesen hättest, Banana, dann wüsstest du, dass das da drin eher um die Manipulation von Personen und den Vertrauensbruch und die Lügen geht und dass das mit dem Fremdgehen eigentlich nur ein Randding ist. Aber lüg nur weiter. War an diesen Gerüchten etwas Wahres dran? Nein, und sie wurden auch schnell widerlegt. Da habe ich keine Worte mehr für. Der Zoe-Post ist immer noch online, obwohl sie in der Zwischenzeit gegen den Autor eine Nachrichtensperre sozusagen verhängt hat. Er durfte nicht mehr zu dem Thema öffentlich was sagen, bis das irgendwann von einem anderen Gericht glücklicherweise aufgehoben wurde. War das nicht so, dass das auch bestätigt wurde? Und sie selber hat zugegeben, dass Dinge davon passiert sind. Und natürlich ist auch schon im Zoe-Post selber genug Material, also Originalmaterial drin, Facebook, irgendwie Unterhaltungen oder Twitter oder was auch immer, auf denen klar wird, was da passiert ist. Und dann kommt hier, es wurden Nacktfotos ins Netz gestellt. Nacktfotos, die Frau Quinn einige Zeit vor Gamergate bereits gegen Geld gemacht hat. Sie hat sich von einer Website ablichten lassen, wie Gott sie schuf, und hat die Rechte an diesen Bildern verkauft. Also zu behaupten, es wurden Nacktfotos ins Netz gestellt, ist gelogen. Punkt. Ja. Einige Männer tauchten sogar bei den Frauen zu Hause auf, fotografierten sie oder bedrohten ihre Eltern. Habe ich nie von gehört. Noch nie. Habe ich noch nie von gehört, wundert mich. Das sind nur, denkst du dir die Sachen aus? Ja, sicher, in so einem Bild gibt es dann auch die Sarkisinan Kulturwissenschaftlerin oder wie war das, ne? Ja, Kulturwissenschaftlerin, ja. Kulturmarxistin. Wenn die Lügen schnell enttarnt waren, warum konnten die Anschuldigungen von Quinns Ex-Freund dann so eine furchtbare Dynamik entwickeln? Weil das keine Lügen waren, die nicht enttarnt wurden und die ja, auch keine weil, furchtbare Dynamik entwickelt und haben. Und weil sie ja auch die ersten, hier dieses Video vom Mandel Matt damals mit einem falschen DMCA belegt hat, was in Amerika übrigens hier, wie heißt das Ding, Meineid ist. Okay. Weil man muss halt eben, also Perjury heißt das amerikanische Wort dafür, also im Englischen. Und das ist steht in diesem Formular halt drin, wenn man irgendwie nach diesem Digital Millennium Copyright sagt, dass man da irgendwie urheberrechtliche Sachen drin sind von einem, dann ist das eine eidesstattliche Versicherung quasi. Und wenn man das macht und es ist falsch und man weiß auch, dass das nicht stimmt, dann ist es eigentlich ein Meineid. Das lag an der großen Verunsicherung mancher Gamer. Bin ich hier noch richtig? Haben meine Geschichten hier noch Platz? Man hat sich immer abgeschottet, sich gegenseitig immer beweisen müssen, dass man ja ein richtiger Gamer ist. Und dann kommen sie von außen. Dann bekommen sie von außen plötzlich feministische Kritik zu hören, die behauptet, was du gewohnt bist, deine Lieblingsspiele, die sind sexistisch. Da fällt es ja natürlich auf fruchtbaren Boden, wenn andere Gamer behaupten, diese Frauen wollen euch eure ganzen Spiele madig machen. Die schlafen nur mit Spielejournalisten. Die holen sich Gefälligkeiten und betrügen das System. Ja, Moment mal überhaupt. Ich meine, wenn das alles so schlimme Leute sind, die Frauen hassen, warum stört dir das überhaupt, dass dich jemand sexistisch nennt? Passt ja gar nicht zusammen. Also. Ansonsten, ja, deine Lieblingsspiele, die sind sexistisch. Ja, was soll's. Ich meine, drehst dir mal hin. Das ist ja eine Frage, welche Interpretation man gerade braucht. Dann heißt es irgendwie, du riechst dich auf, dann fühlst dich getroffen oder so, ne? Ja. So, das geht's ja auch. Und die holen sich Gefälligkeiten und betrügen das System. Wir haben damals ja alle die SPJ Airplay verfolgt, die Konferenz von der Society of Professional Journalists, wo neutralen Journalisten einige der Fälle vorgelegt wurden, wo Gamergate gesagt hat, hier wurde Freundschaft und Gefälligkeit gegen Artikel und Berichterstattung getauscht und die neutralen Journalisten haben dem größten Teil der Fälle Recht gegeben. Wie groß ist die Gamergate-Bewegung? Es geht dabei nur um eine kleine Zahl von Personen, die in der Hochzeit des Hashtags 50.000 Nachrichten pro Tag abgesetzt haben. Hm? 50.000, ja. Genau. 300 hat man damals behauptet. Gamergate sind nur 300 Personen. In Deutschland kann man das wahrscheinlich an einer Hand abzählen, ihr Witzfiguren, ey. Ihr Witzfiguren. Ja, in den USA waren es ein paar mehr, also waren es insgesamt 20, wenn man Bananas wahrscheinlich, ja. Der Witz ist vor allen Dingen, ich meine, wenn man die wirklich an der Hand abzählen kann, dann kennen wir ja alle persönlich. Und dann, liebe Frau Banaschuk, ist es wirklich, wirklich Verleumdung, was du hier machst, weil ich meine, ja, also. Wie damals 20 Leute Donald Trump und Milo Yiannopoulos ins Weiße Haus gemähmt haben, ich weiß es noch. Ja, und dann dazu kam, dass sie ihnen durch das Gaming bekannte Mechanismen übernommen haben. Sie haben das Ganze wie ein Spiel betrachtet, in dem sie immer wieder versucht haben, Schutzmechanismen der Betroffenen zu hintergehen. Weil wir sie das wissen, wie die Leute das gesehen haben. Hier ist Stockfoto von einem Typen mit Kapuzenpulli einfügen. Ja, genau. Ist die Gamergate-Bewegung heute noch aktiv? Nur im Untergrund. Also, ich weiß gar nicht, mit welcher Stimme ich das jetzt lesen soll. Kinski ist schon ein bisschen abgenutzt, aber. Corleone vielleicht oder so. Teilweise schon. Als ich dieses Jahr einen Artikel veröffentlicht habe, in dem es auch um Gamergate ging, haben sich einige Männer dann prompt und immer wieder bei meinem Redakteur gemeldet. Zudem hat Zoe Quinn in ihrem Buch aufgezeigt, wie eng Gamergate und die neuen rechten Bewegungen miteinander verknüpft sind. Vieles von dem, was wir heute bei der Vereinnahmung des Gamings durch Rechte sehen, hat sie dort schon vorausgesehen. Ja. So erschienen zum Beispiel viele mit Gamergate sympathisierende Artikel auf der rechten Seite Breitbart. Ja. Komm auf die rechte Seite. Das konnte man voraussehen, ja. Ich glaube auch. Ja, wir erinnern gerne an die Befragung, die der Journalist Brad Glasgow durchgeführt hat, wo ich glaube, der größte Teil der Leute gesagt hat, sie sehen sich nie oder nur sehr selten Dinge auf Breitbart an. So. Aber ja, Bananaschuk, Banana, Suchuk, was immer du möchtest. Erschienen, ja. Ja, ich meine, ich hätte es mir auch gewünscht, dass andere Journalisten sich um den Krempel vernünftig kümmern, aber das macht ja keiner. Oh ja, auf jeden Fall. Wir mussten nehmen, was wir kriegen konnten. Und das war in dem Fall Milo Yiannopoulos, der einzige Journalist, der im Endeffekt zu der Zeit überhaupt nachgefragt hat, was dahinter steht. Wir konnten uns damals nicht aussuchen, ob wir lieber in der New York Times oder im Spiegel irgendwie einen Bericht haben wollen. Das war leider, und das ist heute noch so. Aber da hast du auch wieder diese Gruppendenken halt von den Leuten. Das ist einfach eine Clique. Und das merkt man auch wieder mit Zoe Quinn halt in ihrem Buch aufgezeigt. Die hat sich irgendwie, die hat dann geschrieben, was sie will. Das ist Fiktion, dieses Buch. Aufgezeigt. Also, ich meine, da ist ja Luca Hammer mit mehr Fakten dahinter. Also, wie eng die verbunden sind. War Gamergate auch ein Weckruf für die Industrie? Ist nicht vielleicht die Tatsache, dass wir heute viel mehr Diversität in Spielen erleben, eine Folge davon? Kann nicht sein. Nein, der Auslöser für mehr Diversität war die feministische Medien. Natürlich. Selbstverständlich. Das heißt, Gamergate war kein Weckruf, sondern vor allem schädlich. Die 20 Leute haben das ganze Internet kaputt gemacht und Trump ins Amt gemähmt und Milo Yiannopoulos den Nobelpreis verleihen lassen und all diese ganzen Sachen. Ganz schrecklich. Oh Mann. Oh. Es ist so ermüdend, das immer wieder irgendwie, immer wieder die gleiche Leier von den gleichen Leuten zu lesen. Ja, der Rest kann man nicht so Mühe zu geben für das Detail, dass man auch darauf achtet, dass an keiner Stelle irgendwie was Positives übrig bleibt von den Leuten oder so. Dass sie auch nicht aus Versehen irgendwas Gutes bewirkt haben sollen oder so. Auf keinen Fall. Das ist irgendwie schon auch ein bisschen obsessiv, oder? Ja, ist halt der Teufel, ne? Aber so richtige Priester sind, die brauchen ja einen Teufel. Als ich übrigens mich nach dem letzten Artikel von hier Banana bei ihrem Redakteur beschwert habe. Du bist das immer. Da bekam ich zurück, dass sie vollkommen recht hat und dass er mir nicht glaubt. Geil. Tja, das muss daran liegen, weil der Mann Sexist ist. Ich denke auch. Benevolent Sexism. Und Trommelwirbel, Amadeo Antonio Stiftung. Einmal oh mein Gott. Gefahr. Yeah. Die Demokratie AfD, ne, die NPD, oder was haben sie geschrieben? Diese Broschüre gefährdet die Demokratie. Ja, ich glaube auch. Das muss doch noch so drunter stehen. 10 Euro. Ich möchte 10 Euro für die Demokratie spenden. Gefährdet sie und ihre Kinder. Kann. Ja, wir haben Wahlkampf und wie ihr wisst, bringen im Wahlkampf immer von Steuergeld finanzierte NGOs Pamphlete heraus, in denen sie sich eine Partei raussuchen, die ihnen nicht gefällt und dann dem Bürger sagen, wie er sich mit dieser Partei zu verhalten hat. Nee, kennt ihr nicht? Ja, willkommen in der Bananenrepublik. Die Grünen, also diese komische, Schulze aus Bayern, hat auch noch Beifall geklatscht dafür, also dass dann wirklich der politische Gegner der AfD klatscht Beifall, wenn eine Broschüre, die mit Staatsgeld teilfinanziert wurde, wenn die den politischen Gegner in die Pfanne haut. Ich kann mir immer noch kein Konstrukt vorstellen, unter dem dieser Blödsinn demokratisch wäre. Aber das kann auch an mir liegen. Und dann gegen die Spaltung von ihr und wir argumentieren. Ne? Ich habe das überhaupt noch nie gesehen. Also Ich würde es ja verstehen, wenn es die NPD wäre, aber gegen eine Partei, die sich halt, es gibt extreme Ausleger in dieser Partei, das will ich nicht beschönigen, aber diese Partei hat sich meiner Meinung nach noch nichts zu Schulden kommen lassen, dass man sowas mit Staatskohle herausbringt, in Mehrfarbdruck. Was soll Greta dazu sagen? Ja, frage ich selbst wenn. Ich meine, da braucht man das nicht machen. Da muss man, wenn die Partei verfassungsfeindlich ist, muss man sie einfach verbieten. Und da braucht man nicht Journalisten erzählen, wie sie darüber reden müssen. Ja, habt ihr das gehört, dass die österreichische Volkspartei hat jetzt gesagt, wer mit uns koalieren will, muss in den Koalitionsvertrag das Verbot der IB mit reinnehmen. Das ist echt... Okay. Ich kann... Manchmal verstehe ja. Ich auch. Früher musste man was tun, damit man verboten wird. Das waren Leute, die irgendwie Wehrsport gemacht haben oder wirklich Leute verprügelt und ins Krankenhaus. Aber. Naja, ja. So ein paar Sachen, bei denen kommen aber an Wehrsport auf jeden Fall schon ran. Also. Echt? Weiß ja, ja. Nicht. Also diese Bilder da von diesen Trainingslagern. Okay. Da aus Frankreich, wie sie alle in Reihe und Glied sitzen vor einem großen Banner und so ein Kram, finde ich schon relativ beängstigend. Also. Ja, in der Wahl ihre Symbole. Von diesem PDF hier nochmal, weil die Antonio Amadeo Stiftung gibt wohl jedes Jahr so eins raus. Demokratie in Gefahr. Gegen die AfD, oder wie? Gab es Nachfragen, klarstellen, Grenzen setzen, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD und positionieren, konfrontieren, streiten, Handlungsempfehlen zum Umgang mit der AfD. Also das ist jetzt die dritte Iteration davon. Ja, ja, du kriegst darin haarklein erklärt, wie du einen Verein gründest und den finanzierst, um dich gegen die AfD zu engagieren, zum Beispiel. Echt? Dann kriegst du auch erklärt, wie die Argumente sind, welche Argumente du am besten benutzt. Ja, kriegst du auch erklärt. Antifeminismus darf natürlich auch nicht fehlen. Ja? Stimmt nicht. Das, weil da ist ja ein böses Scharnier zwischen den bösen Antifeministen und den Nazis, das wissen wir ja alle. Oder hier, Hannover, Jugendhilfeausschuss unter Vorsitz der AfD. Ja. Da hat irgendwer geschlafen und die haben ihren Kandidaten durchgebracht. Und ja, aber dass so ein Ausschuss halt auch in Grenzen arbeitet, dass er wie ein Fluss fließt, da wo rechts und links irgendwie das Ufer ist, die können da jetzt nicht eine Hitlerjugend aufbauen. Amadeo Antonio Stiftung. Das funktioniert so nicht. Ja, natürlich Höcke und Gauland und Fliegenschiss und der ganze Kram. All diese Geschichten werden runtergebetet. Und dann vielleicht Handlungsempfehlungen für die Zivilgesellschaft auf Seite 42 wäre vielleicht ganz interessant. Oder ja. Kulturpolitisch. Ja, ich wollte mal gucken, was wir gegen dieses Hate Speech jetzt unternehmen. Ja. Da muss man endlich mal konkret werden, ne? Wieso hieß es doch? Ja, okay, es gibt die Accounts, es gibt Accounts von Followern, ja, und jetzt? Die machen alle Hate Speech, oder wie? Warum ist das Internet nützlich? Ja, warum nicht? Warum ist das Internet für alle Parteien nützlich? Also, weil es eine technische Neuerung ist, die nützlich ist. Warum ist der Buchdruck so nützlich? Oh, ja, genau. Der ist an meinem Kampf schuld. Guten Berg aufs Rad, vielleicht nachträglich. Rechte Blase in den Kommentarspalten. Ach Gott. Wenn ich diese, ja, jetzt lernen diese wir hier. Argumentieren und widersprechen. Okay. Mit Hass rechnen. Als AfD-Profile zu besuchen und dort zu argumentieren, erscheint wenig sinnvoll, da kritische Beiträge in der Regel schnell gelöscht werden können. Ja. Amadeo Antonio hat mich vor ungefähr 4 Jahren geblockt. Schreib hier lieber können hin, sonst musst du das nachweisen. Das finde ich ganz besonders schön, Moderator werden, ja. Das hat ja auch schon so vielen Communities geholfen, auch zu GamerGate-Zeiten. Ein paar Moderatoren, die da die richtige Ausrichtung haben und dann das Sachen. Das ist dann halt nicht mehr IM, sondern M. Ja. Inoffizieller Moderator-Mitarbeiter oder so, keine Ahnung. Rechtsradikale Shitstorms können vor allem durch die gefühlte Übermacht der Hetzenden sehr entmutigend wirken. Ja, es ist meistens so, einer sagt was richtig Dummes und dann stören sich Leute dran und dann kriegt er halt viele Antworten darauf. So ist das Internet. Ja, aber es muss nicht unbedingt richtig dumm sein. Ich sag nur halt das Beispiel mit der Höllenaufsicht. Aber ja, wie macht man denn demokratische Gegenrede? Wichtig ist, das Framing und die Inhalte der AfD nicht zu reproduzieren. Mhm. Das ist ein altes Kommunikationsmuster. Das hat die Schulze da auch gemacht. Die haben sie doch ein paar konkrete Fragen gestellt und sie ist immer ausgewichen. Und das ist dann ein Grund dahinter gewesen. Ja, das machen die Leute ja auch gerne. Mhm. Aber weiß nicht, ob das jetzt in dem Fall mit dem Framing unbedingt, aber ja. Okay, welche Seite sollte ich nochmal gehen? Was war das? 42, glaube ich. Wie immer weiter stehen. Auf alles. Ja, eben. Aber ich bin nicht ganz sicher. Angriff. Da. Nee, ich glaube, das war noch ein Paragraph wahrscheinlich noch weiter. Es war irgendwie die, wie man sich organisiert, halt, was ich vorhin gesagt habe. Das ist so grün hinterlegt, das siehst du direkt. Da Handlungsempfehlungen für eine lebendige Zivilgesellschaft. Leitbild erstellen oder anpassen. Viele Organisationen haben ein Leitbild. Dieses gilt es zu überprüfen. Mm-hmm. Ist es ein Leitbild? Ein Leitbild. Oder das doch von Leibach oder was? Leitbild gab es auch bei der FDP jetzt. Ein Leitbild. Ja, gut. Ist ja auch nicht so schlimm, ein Leitbild zu haben. Ja, aber ich meine, das ist das, wo man dann am Ende super tolle Filme Agenda und diesen Scheiß Antrag mit wo jeder Bullshit drin stand, inklusive Tamponsteuer. Und hier wird ja auch in dem Paragraph wird halt auch gesagt, hier seht zu, dass ihr euch rechtlich absichert, wenn ihr Leute aus ehrenamtlichen Ämtern rausmobben wollt. Ja? Also da hier wird praktisch indirekt dazu aufgefordert, dass niemand Ehren- und hauptamtliche Funktionen im Verband ausüben kann. Ja, das interessiert mich lesen. Die politische Ausrichtung vom Pferdezüchterverband, ob man im Kreis Groß-Gerau. Was interessiert mich? Kulturkampf überall 24/7. Muss es den aktuellen Herausforderungen angepasst werden? Existiert kein Leitbild, sollte eines entwickelt werden. Am besten gemeinsam mit der Belegschaft externer BeraterInnen, etwa von mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus oder der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, genau. Die Zivilgesellschaft, die hilft dir dann. Wichtig, das Leitbild muss im Einklang mit der Satzung stehen. Wenn beispielsweise beschlossen wird, dass niemand Ehren- oder hauptamtliche Funktionen im Verband ausüben kann, die und der gleichzeitig öffentlich für Parteien oder Organisationen aktives Rassismus, Antisemitismus und Menschenverachtung vertreten, muss das durch die Satzung bedeckt sein. Sonst muss diese angepasst werden. Ja, super, soziale Ausgrenzung, das hat schon immer gut funktioniert. Es sollte überprüft werden, ob die Satzung den aktuellen Herausforderungen das ist für ein... Machen Sie am besten gleich so einen Sprachtest dabei, weil alles gut gegendert ist. Wie heißt dieses Wort für so eine Anspielung irgendwie, wo ich so eine Verharmlosung irgendwie benutze und eigentlich was ganz anderes haben will? Ja, so ein Euphemismus, ne? Euphemismus, ja, genau, das ist hier das Ding hier. Aktuelle Herausforderungen, das ist der Euphemismus hier. Den aktuellen Herausforderungen gewachsen. Eine dort verankerte Positionierung gegen Rassismus, Antisemitismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ermöglicht klare Positionierungen und Handlungen gegen menschenverachtende Einstellungen. Vielleicht sogar subversive Propaganda schon. Daher sollten interne Fortbildungen angeboten werden, etwa zur Strategie und Inhalten der AfD. Was? Klar. Das erinnert mich halt auch verdammt an die DDR, so mit so Politikseminaren während der Arbeitszeit und so. Ja, hallo, seid ihr alle da? Sehr schön. Ja, bevor wir gleich die Tischtennistische aufstellen. Habe ich hier noch einen Arbeitsplatz für euch? Um zu trainieren, möchte ich gerne noch kurz mit euch über die AfD-Propaganda reden. Ja, genau. Ja, wie das ganz konkret aussieht, steht auf der nächsten Seite. Da gehen die direkt in Medias Res. Ne? Ja, so. Dann Moment, da sind wir dann gleich. Sensibilität gegenüber Rassismus. Antisemitismus, Sexismus. Ja, bin ich schon sehr sensibel für Leute. Tut mir leid. Also, ich meine, überall höre ich diesen ganzen Krempel von wegen die Weißen hier und die alten Weißen, die Männer und so weiter. Also, ich bin da schon sehr sensibel. Aber ihr irgendwie nicht. Ich glaube, ihr braucht mal Training bei mir. AdServo schlägt vor, uns die mal einzuladen, so eine mobile Eingreiftruppe. Mobile Eingreiftruppe, ja. Okay. Ja, aber ich glaube, die kommen nur bei uns vorbei, wenn wir auch in Uniform sind. Bewältigung von Shitstorms, Öffentlichkeitsarbeit. Nee, die meisten Leute brauchen sowas nicht. Nee, sollen sie einfach raushalten aus dem Krempel. Eigene Strategie zum Umgang mit rechtsradikalen Akteuren entwickeln und in einer verbindlichen Handlungsanleitung festhalten. Handlungsanleitung klingt auch sehr nett. Verbindlich vor allen Dingen, jo. Ja, verbindliche Handlungsanleitung. Das ist wieder, da kriege ich direkt wieder rote Angst. Das ist so, ich glaube, das ist schon wieder dieses linksliberale Establishment, was da verbindliche Handlungsanleitungen festhalten. Die Indoktrination funktioniert nur, wenn man den Weg ganz genau einhält. Ja, genau. Ja. Bitte aufs i-Tüpfelchen. Ganz genau. Das ist so das Ding halt, das Problem. Die Leute, die schreien einfach nicht das Richtige so auf Kommando. Und deswegen führt uns der Weg in den Faschismus. Wir haben einfach nicht genug verbindliche Handlungsanleitungen, Leute. Und deswegen kriegen wir Faschismus. Habt ihr es noch nicht kapiert? Demokratie leben! Auch wenn die Vorwürfe Rechtsradikaler oftmals ohne Grundlage sind, können sie das öffentliche Bild einer Organisation unter Umständen negativ beeinflussen. Die Frau Kahane war bei der Stasi. Das ist bewiesen. Ist negativ beeinflusst worden, auch das öffentliche Bild. Kann man auch nachweisen. Das umfasst in der Regel die Veröffentlichung einer Klarstellung und eine Entkräftung der Vorwürfe durch ein Gefälligkeitsgutachten. Nein, auf den Social-Media-Kanälen. Auch ist es hilfreich, SpenderInnen und VerbandsmitgliederInnen frühzeitig über den Hintergrund einer NegativkampagneInnen zu informieren. In schwerwiegenden Fällen ist eine Einordnung der Vorwürfe durch ein externes Gutachten ein wirkmächtiges Mittel der Entkräftung. Das ist so lächerlich, die schreiben den ganzen Absatz nur über sich. Ja, wie genau. Geil sie sind und wie böse die Leute sind, die sie nicht mögen. Sie genau, schreiben genau das, was sie getan haben. Sie schreiben genau das, was sie tun. Wie geile Argumente gebracht haben und so, ja. Ja, sie schreiben genau das, die Tricks hin, die sie gemacht haben. Das ist, ja, kann man sich dann prima darauf einstellen. Und unten kommt dann die Entschuldigung. Laut Artikel bla bla bla muss der Staat die Chancengleichheit politischer Parteien garantieren. Dieser wichtige Grundsatz wird von der AfD dazu genutzt, Druck auf Verbände und NGOs auszuüben. Dem ist zu entgegnen. NGOs dürfen ihre Meinung zu gesellschaftlichen Fehlentwicklungen frei äußern. Ja, NGOs dürfen das. Für halbstaatliche Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung sollte das nicht gelten. Wenn ihr ohne Staatskohle leben könnt und euren Apparat ohne Staatskohle aufrechterhalten könnt, dann könnt ihr so viel reden, wie ihr wollt. Aber solange ihr das Steuergeld von arbeitenden Leuten fresst, fände ich es besser, wenn ihr nicht gegen einzelne Parteien irgendwie Schmähpamphlete ausgibt. Staatlich geförderte NGOs sind juristisch keine staatlichen Organe. Da müssen wir das anpassen. Also da müssen wir einfach mal schauen, ob wir noch den Herausforderungen der geänderten Zeit und so, ob ja, wir dem noch entsprechen oder ob man da nicht eine neue Satzung schreiben muss. Weil langsam mache ich mir wirklich Sorgen darum, dass so ein Teil politischer Kultur, demokratischer Kultur verloren geht, wenn sowas hier normal wird, so ein Pamphlet. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich nichts Neues, ne? Hat der Price auch schon angemerkt. Ja, das sind so ein bisschen die Auswüchse von einer großen Koalition, ne? Wir hatten uns ja... Das geht, ist so perverser wird das irgendwie. Ja, das wäre ja bei den Grünen auch nicht anders. Also, genau, bei denen genauso. Ja. Ja, das wird halt immer wieder aktualisiert mit den aktuellen Sachen. Ja, Talking Points. Auf der nächsten Seite wird zum Beispiel auf die Datenschutzthematik eingegangen. Neue Argumente kennengelernt haben. Ja, es geht halt im Endeffekt darum, hier wird halt gesagt, okay, ihr werdet angegriffen werden und so könnt ihr euch dagegen verteidigen. Ne, ihr könnt euch auf das Neutralitätsgebot, also das Neutralitätsgebot kann von euch nicht eingefordert werden. Vorwürfe zu Gemeinnützigkeit können entkräftet werden. Ja, es ist also so ein kleines Handbuch, zumindest dieser Abschnitt hier. Das hat der Mars ja vorhin schon ganz gut gesagt, ja. Ich finde es falsch, sowas mit Geld aus der Steuerkasse ja mit zu finanzieren. Ich auch. Wollen wir weiterlesen oder wollen wir es dabei belassen? Ich denke, wir wissen jetzt, worum es geht, oder? Ja. Ja, hier haben wir was in der deutschen Presse irgendwie nicht so groß gefeiert worden ist. Weiß nicht warum. So ist aber auch. Jeder kann sich ja noch an die Hetzjagd, Hase, du bleibst hier und so erinnern und an die schrecklichen Hitlergrüßer in Chemnitz und auch an die Zweifel an den schrecklichen Hitlergrüßern in Chemnitz. Ich erinnere da an die Vergrößerung von der Hand von dem jungen Mann, den wir hier sehen, der nämlich ein Antifa-Tattoo auf dieser Hand hatte oder hat. Inzwischen ist er verurteilt. Der Mann ist ein stadtbekannter Trinker, der Polizei bekannt. Und sieht sich selbst als eher Antifa-nah und links. Also hat er getrollt, ja. Sozusagen. Ja, er hat, ja, aber wenn du dir anguckst, was für einen Schaden er angerichtet hat. Ja. Allein die Beschallung mit feine Sahne Fischkaffee und roten Hosen und so. Also das ist eigentlich nicht wieder gut zu machen. Aber Scherz beiseite, ich meine, der hat für Chemnitz auf jeden Fall zu einem Imageverlust gesorgt. Und er hat Wasser auf die Mühlen derer gegeben, die sagen, die Ossis sind eh alle Nazis. Aber ich hätte jetzt eigentlich von der ordentlichen Presse erwartet, dass das genauso groß verarbeitet wird wie die damalige Hetzjagd. Dass halt gesagt wird, okay, da lagen wir wohl falsch, mindestens einer der Leute. Und ich zweifle auch nicht daran, dass da auch echte Nazis den Hitlergruß gezeigt haben. Es gibt diese Idioten. Das kann man ja nicht wegreden. Aber der Typ halt nicht. Und dieses Bild ist um die Welt gegangen. Ja. Mich ärgert es ein bisschen, dass da mal wieder. Boah, ist wahrscheinlich nicht von. Ist nur von regionalem Interesse oder so. Ja, dieses fand ich jetzt sehr lustig vom Anatol Stefanovic, wer ihn noch nicht kennt. Der Mann ist Sprachwissenschaftler, sogenannter, aus Berlin und halt auch einer der Verfechter vom Genderkrempel und generell progressiv bis in die nicht vorhandenen Haarspitzen. Und er schreibt hier, wenn alle, die ihr Leben für Deutschland riskieren, umsonst mit der Bahn fahren dürfen, müsste das doch auch für die Antifa gelten. Nein, Anatol. Ja, also wie man auch gerade nach den Bildern aus Portland jetzt gestern die Antifa immer noch verharmlosen kann. Hm. Keine Ahnung. Ja, oder ich meine, in Deutschland ist es ja auch bei diesen ganzen Geschichten hier was war das, G7, G8? G20, ja, genau. Welcome to hell. Ja, genau, dieses ganze Zeug. Ich meine, ja, also so ist das halt, wenn Leute alle schwarz rumlaufen, dann weiß ich nicht, ob das alles Antifa-Leute sind oder sonst wie was, wo die herkommen und so. Also ihr Leben für Deutschland riskieren. Ja, das hat die keiner drum gebeten, lieber Anatol. Und ich glaube auch nicht, dass wir das im Moment brauchen. Irgendwelche, also weil hier ist nicht Weimar. Es gibt hier keine Freikorps von ja, Kaiser die oder so. Die, glaube ich, nicht im Ausland sind, ne? Die Leute erschießen auf der Straße oder so, gegen die man irgendwelchen Straßenkampf machen muss. Gibt's hier nicht. Also die deutschen Soldaten waren ja nicht, nehme ich an, ne? Im Ausland. Die da jetzt stationiert sind. Ach so, ja, die sind ja auch in Kanada zum Beispiel. Aber ich glaube, ansonsten weiß ich gar nicht, wo die sonst noch sind. Ich weiß nur von Kanada. Aber ja, gibt schon ein paar Stellen, wo die sich aufhalten, ja. Er könnte die gemeint haben, aber denke ich nicht, dass es so war. Ich fand den Vorschlag gut, dass sie das dürfen, aber nur, wenn sie ihr Deutschland-Verrecke-T-Shirt tragen. Ja. Ja, wir haben ein interessantes Interview aus der Taz mit einem Philosophieprofessor aus der Schweiz. Eine Leseempfehlung. Ich wollte nur ein paar Ansätze hieraus mal herausziehen. Er geht im Endeffekt auf die Art und Weise ein, wie sich die Kulturpolitik in den letzten Jahren verändert hat und wie Pseudo halt viele, die sich politisch als links bezeichnen, unterwegs sind, indem sie eigentlich die ganzen politischen Kernforderungen, die eigentlich links sind, einfach links liegen haben lassen. Naja, er selber geht jetzt im Endeffekt selber beispielsweise davon aus, ja, also die Begriffsdefinition, die teile ich jetzt hier nicht und ich würde auch nicht alles unterschreiben, was er hier sagt, aber er hat ein paar sehr interessante Gedankenansätze. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das durchzulesen. Beispielsweise sagt er hier, in den 1980er Jahren hat die sozialdemokratische Linke in den kapitalistischen Ländern keine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik mehr betrieben. Austeritätspolitik hat sie betrieben und volkswirtschaftlich relevante Sektoren wie Gesundheit, Infrastruktur, Altersvorsorge und Bildung zunehmend betriebswirtschaftlichen Normen unterworfen. Um sich aber wenigstens irgendwie von ihren Gegnern noch zu unterscheiden, haben sie die politischen Probleme kulturalisiert. Ab da war Politik vorwiegend nur noch Symbolpolitik. Das ist ja das, was wir jetzt auch mit der Identitätspolitik erleben, die alle Parteien je nach Couleur irgendwie umarmen. Ja, und er fährt fort, statt Kinderbetreuungseinrichtungen bekamen wir das BINI, statt Chancengleichheit bot man uns Diversity, statt Unternehmensbesteuerung erhielten wir Antidiskriminierungsrichtlinien. Ja, also so geht es weiter in diesem Interview. Wenn euch das angesagt hat, dann könnt ihr euch den Link später bei den Quellen angucken. Also ich fand einige Sachen, einige Aussagen von ihm sehr treffend. Gut, er sitzt in der Schweiz, aber dass die Taz das halt auch alles so abgedruckt hat, fand ich faszinierend. Beispielsweise, der Großteil der Identitätspolitiken wird von Rückenwindprofiteuren betrieben. Zum Beispiel von opportunistischen Kunstkuratoren, denen klar ist, dass sie mit einem harmlosen und schicken Pseudothema wesentlich leichter zu Förderungen gelangen, als wenn sie die gravierenden und mühselig zu behandelnden Probleme der Mehrheiten in der Gesellschaft angreifen. Und er geht hier teilweise auch auf den Punkt ein, dass sehr viele Leute die Ideologie vielleicht gar nicht teilen, aber es sich eben leicht machen. Und einfach auf den Zug mit aufspringen, um nicht hart arbeiten zu müssen. Weil die Fördergelder kommen ja trotzdem. Sorry, Quinn. Ja. Naja. Weiterhin geht er auch darauf ein, dass halt es paradox ist, dass beispielsweise Politiker wie Viktor Orban oder Matteo Salvini in Ungarn bzw. Italien, die ja eigentlich nicht dem linken Spektrum zuordnen sind, teilweise sozialpolitische Maßnahmen in ihren Ländern umgesetzt sind, gegen den Widerstand von linken Politikern, die halt früher den linken Kernforderungen eher entsprochen hätten. Ja. Ja, ja. Also, sehr interessantes Interview. Ja, der Kampf gegen rechts alleine macht einen auch nicht zum Linken, ne? Ja, ich hatte mich vor kurzem noch mit jemandem drüber unterhalten, wie das war in den 90er Jahren mit Schröder und dass der Schröder halt die ganzen Sachen gemacht hat, die die CDU nie hätte machen können, weil die SPD als Opposition denen das hätte nicht durchgehen lassen. Das ist halt immer wieder das Problem mit den Sozialdemokraten, ne? Naja. Ja, umgekehrt auch mit seinem, ich glaube mittlerweile haben die so eine Kungeltaktik an sich angewöhnt, dass also nach dem Motto, du kriegst eben irgendwas am Arbeitsmarkt und wir kriegen irgendwas an LGBT-Rechten oder so von der SPD. Also die großen Sozialforderungen sind ja nicht mehr so richtig zu sehen bei der SPD. Für kleine Leute. Ja. Genau, der Maaßen muss jetzt raus aus der CDU. Er wird dann jetzt zwangsversetzt zur AfD wahrscheinlich. Naja, ganz so einfach funktioniert das ja noch nicht. Also, ja gut, aber AKK und die CDU sind ja auch schon zurückgerudert. Okay. Ist mal wieder so ein Fall von Fragen. Ich würde sagen, dass die eben nach dem Mund redet oder so. Sorry. Nee, das ist auch eine fragwürdige Art der Berichterstattung, weil sie hat das nie gesagt. Das haben sich die Journalisten dann so zusammengereimt aus dem, was sie gesagt hat. Okay. Entfachdebatte ist natürlich was anderes als gesagt, ja. Ja, wie gesagt, die CDU ist zurückgerudert schon zu großen Teilen, weil das ja auch überhaupt nicht, wir haben gesehen, wie lange das bei Sarrazin gedauert hat. Ja, es ist immer so. Also ich meine, ich habe das halt damals bei der Piratenpartei, als ich da war, gab es auch so ein paar Probierstücke, wo man versucht hat, irgendwelche Leute aus der Partei zu kegeln. Und das hat eigentlich nie funktioniert. Also ich würde auch echt mal interessieren, wie oft so ein Parteiausschussverfahren überhaupt in Deutschland, also vielleicht wenn jemand sich damit auskennt, hier von unseren Zuschauern, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich höre das immer nur, das ist wie so ein Gespenst, dieses Parteiausschlussverfahren, da wird viel drüber geredet, aber ich habe da noch nie mitgekriegt, dass irgendjemand da wirklich dann irgendwie eine Partei verlassen musste. Ja, wenn, dann spalten die sich irgendwie ab mit einer neuen Bewegung oder so, ne? Die Kelly früher. Ja, oder, liegt vielleicht auch daran, dass die Leute dann vorher austreten oder so, ja. Das könnte natürlich auch sein. Aber ja, also die Hürden, die da sind, die sind auf jeden Fall relativ hoch wohl. Man muss den Leuten halt schon irgendwie nachweisen, dass sie, keine Ahnung, es wird immer von parteischädigen Verhalten geredet, aber das muss sicherlich auch irgendwie in einer bestimmten Art und Weise irgendwie sein oder so. Ja, also es ist schwierig auf jeden Fall mit diesem Parteiausschlussverfahren. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, was man wissen muss, weil ja viele Leute auch immer sagen so, ja, man müsste einfach eine neue Partei gründen oder so. Da kann man halt den Leuten nur sagen, sucht euch die Leute, die da mit euch in so eine Partei gehen, genau aus, weil quasi bei der Aufnahme kann man die Leute auch ablehnen. Das geht relativ easy noch. Also sich da in eine Partei reinzuklagen, das ist auch relativ schwierig. Aber wenn die Leute erstmal da sind, dann werdet ihr die so schnell nicht mehr los. Also das ist in unserem deutschen System relativ schwierig zu bewerkstelligen, ja. Ja, ist richtig, hat ja die AfD auch drunter gelitten. Ja, da leiden eigentlich alle drunter. Ja, die Sache hier von netzpolitik.org hier mit einer relativ ja, unausgegorenen Auflistung. Also wir kennen ja diese Netzwerkanalysen, wo man dann irgendwie versucht zu gucken, wer wen irgendwie retweetet und so. Sowas in der Art ist jetzt hier auch passiert, aber noch oberflächlicher und noch pauschaler als eigentlich diese ganzen anderen Dinge, wo man probiert, irgendwelche Verknüpfungen aufzubauen. Um dann hier irgendwie zu sagen, dass die Sachen rechtsradikal Accounts sind. Und im Endeffekt ist es dann im Endeffekt dann hier, ja, was sind die rechtsradikalen Accounts? Roland Tichy, rechtsradikal oder was? Hartes Geld, keine Ahnung, sehe ich hin und wieder mal, kommt mir nicht unbedingt rechtsradikal vor. Zwei Anwälte schon mal auf. Den kenne ich nicht, ist das irgendein Anwalt? Okay, Steinhöfe ist überhaupt nicht rechtsradikal, Dushan Wegner ist nicht rechtsradikal, Don Alfonso, Freund dieser Sendung, ist nicht rechtsradikal. Ja, dieser Laschka HH ist mir jetzt... Am Ende von einigen distanziert, dass sie das nicht über alle gesagt hätten oder so. Also es gab ja noch einen zweiten Artikel, wo sie es dann erklärt haben. Erklärt, ja. Naja, sie haben zwei Sätze drunter geklatscht und gesagt, dass es oft Rechtsradikale sind. Ja, und sie haben einen klaren Namen genannt, die sie eben nicht meinten, soweit ich das verstanden habe. Kommt mir auch nicht so vor. Ich meine, Ali Cologne, in wie vielen Parteien war der schon? Der war bei der Partei der Humanisten, der war bei den Linken, der war in der Piratenpartei, aber der ist jetzt rechtsradikal, oder was? Bei der AfD war er noch nicht, soweit ich weiß. War er auch nicht. Und hier haben wir einen, als letzten haben wir einen Redakteur der FAZ, einen der wenigen Vernünftigen, die da schreiben. Also... Ja, und ich meine, das sind irgendwie 5000 Leute gewesen oder so, und sie haben sich da jetzt 100 rausgesucht oder was, ne? Das ist ja auch so ein Ding gewesen. Das ist auch nicht unbedingt dann ausgekräftet. Das beweist jetzt eine rechte bis rechtsextreme Followerschaft. Wer von denen ist denn hier rechtsextrem? Die fast nie Accounts aus der CDU retweetet, ja, und? wenn du einem Dissidenten in der Partei sozusagen folgst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Tweets von seinen Gegnern favest oder retweetest? Also, ja, von diesem, wie heißt der Typ da, Ruprecht? Ruprecht Polenz, mein ja, den, Lieblingspolitiker aus der CDU im Moment, eindeutig. Den sollten die Leute noch mit verteilen, oder wie? Der hat wirklich allen Ernstes heute behauptet, wenn Kanter, Dregger und Lummer irgendwie, die würden sich auch von Maaßen distanzieren, so ungefähr. Kanter, Dregger und Lummer, ich weiß nicht, die Älteren unter uns wissen, dass das... Das würde, hat man damals als harten Hund bezeichnet. Und die sind doch konservativ gewesen. Und ich bin sehr sicher, dass die auch auf dieser Liste stehen würden. Wären die heute noch oder am Leben. Ein Cluster rund um die rechtspopulistische Zeitschrift Tichys Einblick. Das ist eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit ist das einfach. Ein Cluster rund um die Partei AfD. Warum sind das zwei Cluster, wenn das eine ist eine rechtspopulistische Partei, das andere ist eine rechtspopulistische Zeitschrift? Warum ist da eine Grenze zwischen? Verstehe ich nicht. Und eine, welche der Datenanalyst als offen rassistische Influencer bezeichnet. Der Datenanalyst tut das. Hat sich eine schöne Definition für seine Leute aus. Der Johannes Filter, der filtert hier. Das ist eh das Lustigste. Ich mache eine Datenanalyst. Auf Twitter ist Maaßen eine feste Größe in der rechten Parallelgesellschaft. Personen, die Maaßen retweeten, retweeten auch rechtsradikal. Parallelgesellschaft, ja. Aber ich habe gesehen, die Leute haben ganz gut, also Ali hat irgendwie 800 Follower gekriegt. Und der Halaschka hat auch irgendwie erzählt, er hätte 300 neue, also läuft für Netzpolitik. Hat er gut gemacht, ja. Sie vernetzen die Leute. Korrekturhinweis. Das ist so lustig, dass wir das als Korrektur hinschreiben und nicht irgendwie als Klarstellung oder so. Es ist schon eine Korrektur, also wissen Sie selber, dass es Quatsch ist. Eigentlich gehört der Satz auch über den Artikel, wenn man den Pressekodex folgt. Nicht alle Accounts sind offen rechtsradikal. Bitte überlegen Sie sich selbst welche. Ja, ich würde sagen, das finde ich auch wirklich eine journalistische Frechheit. Die Tatsache haben wir nun auch in der Überschrift durch das Wort oft noch einmal hervorgehoben. Also journalistischer Integrität wäre teilweise oder irgendwie sowas, wenn überhaupt irgendwas dazu treffen würde. Ja oder wenn sie es so aufhängen wollen, ich meine dieses Ding mit dem wenige Leute von der CDU, dann meinetwegen über die Nummer, ne? Dass man, es wäre jetzt in Ordnung geschrieben gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, so, ja, die Leute kommen meistens aus dem AfD-Umfeld und selten aus dem CDU-Umfeld. So, das wäre immer auch ein Artikel gewesen, wo sie auch ihren komischen Spin wieder mit reingebracht haben hätten können, von wegen Parallelgesellschaft oder so. Da hätten sich dann auch Leute drüber beschwert, aber das wäre wenigstens nicht so wie das jetzt hier gewesen, sondern All-In mit irgendwie mit Nazi-Keule. Also. Jetzt wird beschwerte gesehen und Schnüffelei, das ist doch unterirdisch. Nicht. Wer soll das denn glauben? Also es sind wieder solche Sachen, ich meine, dass sie das selber nicht kapieren, dass die Leute ja gucken können bei Tichys Einblick, sich den ganzen Kram irgendwie angucken können, sich selber darüber einen Gedanken machen können. Und das sind doch dann keine Leute, die jemals noch wieder bei Netzpolitik irgendwas fressen von diesem Zeug, also oder denen irgendwelches Geld spenden oder so. Also ich würde es jedenfalls nicht tun. Aber Netzpolitik hat natürlich dazu aufgerufen, dass sie Opfer eines rechten Shitstorms sind und so. Genau. Ah, okay. Genau, deswegen Thalers brauchen, ja, genau. Der Thomas Ney war auch auf der Liste, den haben wir gar nicht erwähnt irgendwie, ne? Ich fand das nicht so gut. Ne? Oder zumindest in dem Schaubild. Unter den ersten stand er jetzt nicht drauf, ja, genau, ja. Ein Politiker der Piratenpartei, rechtsradikal. Ja. Genau, in diesem Tweet, den man jetzt hier nicht sehen kann, wegen dem Archiv, da hatten sie auf jeden Fall geschrieben, ja, wir sind Opfer eines rechten Shitstorms geworden und wenn ihr uns unterstützen wollt, bla bla bla. Also auch so die Zoe Quinn, Anita Sarkeesian Nummer. Hier ist mein Patreon. Ja, das ist jetzt ein Tweet von einem AfD-Abgeordneten. Das ist aber eher Zufall, also keinerlei irgendwie Absicht dahinter. Aber der hat diesen, den ihr wahrscheinlich auch schon alle gesehen habt. Wir lassen ihn einfach mal laufen und wirken. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Kann das nicht verstehen. Und ich denke mir auch, wenn sie Sorgen und Nöte haben, dann haben sie auch noch lange nicht das Recht, mit Heil Hitler durch die Straßen zu laufen. Ja, was haben sie bloß für Nöte, ne? Was haben die denn für Nöte? Und eng. Muss man denn da immer drauf eingehen als Volksvertreter in einer repräsentativen Demokratie? Fairerweise muss ich aber dann schon dazu sagen, dass das da ja wahrscheinlich um ein spezielles Thema ging jetzt. Weil so wie die Antwort jetzt formuliert ist von ihr, kommt es mir so vor, also als hätte sie jemand zu Pegida oder irgendwas gefragt. Ich meine, ja, aber sind denn die Sorgen und Nöte der Leute mit diesem Thema nicht existent? Ja, aber sind teilweise natürlich übertrieben. Ja, schon. Das will ich nicht in Abrede stellen. Ja, ja, ich habe schon häufiger Leute sowas in der Art sagen hören. Ich will damit nur sagen, dass du ja nicht generell irgendwie sagst so dazu nach dem Motto, das Volk hat ja sowieso kein Problem oder so. Ja, das ist was anderes. Ja. Nee, das macht ja das mit dem Hitlergruß am Ende auch schon klar und da stimme ich ihr zu. Man kann nicht einfach mit was Verbotenes tun, wenn man nicht zufrieden ist. Das halte ich auch für einen wichtigen Grundsatz der Demokratie. Aber halt dieses, ja, warum muss man denn da? Also, das ist das Einzige, wofür ihr gewählt werdet, um euch die Sorgen und Nöte der Leute anzuhören und diese dann angemessen im Parlament zu vertreten. Aber diese Idee ist halt in den Hintergrund gedreht. Ja, ich muss halt auch sagen, ich meine, stell dir das mal wieder vor, im Kontrast zu diesem ganzen, oh mein Gott, ich muss 6 Euro für Tampons an Steuern bezahlen über das Jahr hinweg. Eine unglaubliche Ungerechtigkeit, los. Komplette Politikkaste, beweg dich. Komm in Bewegung, komplette Medienlandschaft, komm in Bewegung, alle, kommt in Bewegung. Denen die Frage gegolten hätte, das wäre schon okay gewesen. Ja. Also diese Sorgen und Nöte, da wäre ich auch dafür, dass man die sich mal ein bisschen weniger anhört. Oder wenn man sich anhört, dann nickt und dann weitergeht und sich um richtige Dinge kümmert. Ich finde diese ganzen Phantomprobleme, Pay Gap und diesen ganzen Bullshit. Paragraph 92, ja. Ja. Und ich habe extra noch mal geguckt, ob es dazu mehr Kontext gibt, aber ich konnte ihn nicht finden. Also, geiler Titel. Also zumindest nichts Entlastendes, wo man dann sagen würde, die ist aus dem Kontext gerissen worden. Oder sowas. Cis-Heteropatriarchy. Irk-Story. Geil. The Language of Ethnic Studies Explained. Hier kriegen wir alles mal erklärt. Du kannst ja mal runterscrollen, die Liste ist gar nicht so lang von Begriffen, die da erklärt wird. Ja, nein, Mama, du machst es falsch, weil du bist ein alter weißer Mann und du kennst... Ja, ich mach das bestimmt falsch, klar. Das wird nämlich auch Her Story ausgesprochen. Achso, ich dachte, man muss das also irgendwie auf einer Seite sprechen oder so. Androcentric, the privileging and emphasis of male or masculine interests, narratives, traits or point of view. Often in spaces where power is wielded. Her story is a term used to describe history written from a feminist or women's perspective. Her story is also developed when referring to counter-narratives within history. The prefix her instead of his is used to disrupt the often androcentric nature of history. Ich bin so müde. Das ist so androzentrisch. Und dann das, was du hattest, nämlich Her Story, nur mit X, pronounced the same as Her Story. Her Story is used to describe history written from a more gender-inclusive perspective. The X is used to disrupt the often rigid gender binarist approach to telling history. Können dann auch wieder Männer schreiben? Nee, ne? The Master Narrative is generally described as the colonial derived story of events emphasizing monolithic, Eurocentric and androcentric perspectives. Ja, und phallocentric auch wahrscheinlich. Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Das Englische muss schon dabei sein. Die 4 I's der Unterdrückung. Ideologische Unterdrückung, institutionelle Unterdrückung, interpersonelle Unterdrückung und internalisierte Unterdrückung. Mir fehlen viel Wissen so. Whiteness. A social construct that has served as the foundation for racialization in the United States. Whiteness is the antithesis of blackness. It is commonly associated with those that identify as white. Das, aber wenn du definierst Männlichkeit als das Gegenteil von Weiblichkeit, dann kriegst du auf die Fresse. So. Aber wie wir alle wissen, es ist nur ein Konstrukt, das hat gar keine also es ist, und es separiert die Privilegierten von den nicht Privilegierten. Zum Beispiel der Standard oder die kulturelle Norm basieren oft auf der Weisheit. und auf weißer Kultur, Normen und Werten. Exdisciplinary. Exdisciplinary. The term signifying that ethnic studies variously takes the forms of being interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, undisciplinary, and intradisciplinary in diverse academic and everyday contexts. Das heißt, wir haben nichts. Zu allem irgendwas ins Internet zu kotzen. Ja, das heißt alles und nichts. Egal welches Thema. Geil. California, Education, ja. Mehr sage ich dazu. Und dann Spring Break. Boah, den hatte ich mehr so nochmal nachgereicht in den Artikel. Das ist ein ganz langes Ding. Und offensichtlich pflegt die Frankfurter Allgemeine hier so einen langen Artikel und pflegt da immer wieder Sachen ein. Ich habe mir den nur so kurz angeguckt, weil er irgendwie 6 oder 7 Seiten lang ist. War so ein Lesetipp von mir, den ich mitbringen wollte. Alleine schon deswegen interessant fand ich, weil die Frankfurter Allgemeine ja eher in letzter Zeit nicht so das Blatt für solche Titel war. Ne? Dass sie sich da so intensiv mit auseinandersetzen. Finde ich schon nicht schlecht. Ja, ob das lesenswert ist, weiß ich leider noch nicht genau. Alle anderen Artikel habe ich aber gelesen heute. Ich bin der singende und tanzende Abschaum der Menschheit. Und ich komme aus Biedenkopf in Hessen. Das ist doch ein Berg, oder was? Nee, das ist ein Stück hinter Marburg, ein Örtchen. Dort läuft ein schwarz angemalter Mann mit Säbel und Uniform vorneweg beim Grenzgang-Volksfest. Und wie es in Deutschland 2019 nicht anders sein kann, gibt es Rassismusvorwürfe und die Forderung einiger empörter, keine Ahnung, wie ich diese Leute nennen soll, Jakobiner ist eigentlich das beste Wort, die natürlich verlangen, dass das jetzt sofort geändert wird. Es geht irgendwie darum, dass da irgendwann im 17. Jahrhundert wollte eine Nachbargemeinde ein Stück Land von denen sich vereinnahmen und die haben dann angefangen, alle 7 Jahre einen Grenzgang zu machen mit der ganzen Bevölkerung, um die Grenzen praktisch immer wieder zu erneuern und zu sagen, das gehört uns. Und das macht man heute dort auch noch, weil man traditionsbewusst ist. Und da kommt Blackfacing natürlich in dem Artikel vor. Und dann wird Johannes Häfner von der Universität Marburg, 27 Jahre alt, dazu interviewt. Er studiert die Geschichte des Kolonialismus in der hessischen Provinz. Er untersucht die Wirkung der Kolonialisierung bis in die Gegenwart, etwa in Form von Festen und Bräuchen. Ich will den Menschen im Biedenkopf nicht pauschal Rassismus vorwerfen. Das geht an der Komplexität des Phänomens Rassismus vorbei und auch an der Komplexität des Brauchs. Spiegel fragt, woher kommt denn die Tradition? Darüber wissen wir nur wenig. Die Quellenlage ist schlecht. Anfang des 19. Jahrhunderts tritt diese Figur erstmals verbürgt auf. Eine Theorie ist, dass sie die Figur den sogenannten Hofmohren entlehnt ist. Die Fürsten des hessisch-darmstädtischen Hofes hielten sie als Harlekine zur Belustigung und als Zeichen von fürstlicher Weltgeltung. Die wurden hier nach Kriegszügen verschleppt. Und aus Amerika haben hessische Soldaten nach dem Krieg in Amerika Deutsche mitgebracht, Schwarze mitgebracht und so weiter und so fort. Die Tradition gibt es seit Ende des 17. Jahrhunderts, doch erst in den vergangenen Jahren wurde Kritik daran laut. Wie erklären Sie sich das? In der homogenen, weißen Gesellschaft, die es wohl in Biedenkopf hunderte Jahre lang gab, hat sich offenbar niemand daran gestört. Heute jedoch leben Menschen in Deutschland, die von Rassismus betroffen sind und die machen darauf aufmerksam. Ein umhertanzender, angemalter Mann mit dichtem Bart und Säbel ist für unsere Augen erstmal sehr ungewöhnlich. Das ruft Bilder aus der Kolonialzeit wach, vom kindlichen, unbeherrschten und wilden schwarzen Menschen, der so ganz anders zu sein scheint als wir. Ich verrate dem Studenten hier und dem Herrn Ziegler mal ein Geheimnis, dass die Menschen sind anders als wir. Das nennt man Kultur. Kultur. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die da unten alle rumspringen und tanzen und verrückt sind, sondern dass gerade zum Beispiel das Rumspringen und Tanzen bei denen einen ganz anderen Stellenwert in der Kultur hat und man es deswegen zum Beispiel vielleicht auch mit ihnen verbindet, ohne gleich ein Rassist zu sein, Jean-Pierre Ziege. Macht weiter, Bienenkopf, mir gefällt es. Nicht unterkriegen lassen, bitte. Seid nicht wie die Holländer. Ja, apropos Blackfacing, hier die amerikanische Schauspielerin Sarah Silverman hat auch jetzt ein Problem. Die wurde scheinbar von einem Film, den sie drehen sollte, eine Woche vorher, oder nee, sogar die Nacht vorher, steht hier in dem Artikel, entlassen, wegen einem Sketch, den sie in ihrer Fernsehsendung vor über 10 Jahren gemacht hat. Wurde sie halt eben entlassen und der Sketch beinhaltete halt eben auch, dass sie schwarze Farbe im Gesicht hatte. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, das auch mal gesehen zu haben, es war ziemlich witzig. Also, aber die Frau ist ja sowieso irgendwie, die hat sich total gewandelt irgendwie. Die Sachen, die sie früher gemacht hat, waren ja ein bisschen, also früher hat sie sich über solche Sachen eher lustig gemacht und seit ein paar Jahren ist die ja irgendwie komplett auf den feministischen Zug aufgesprungen und so. Ich erinnere mich an diesen furchtbaren Super Bowl-Werbespot, wo sie irgendwie ein Kind zur Welt gebracht hat und das dann irgendwie hingereicht hat mit den Worten, ach, es ist nur ein Junge. Irgendwie solche Sachen und also, keine Ahnung. Aber ja. Ja, ich habe bei der Frau Silverman auch wenig Mitleid eigentlich. Es ist wieder mal so ein klassischer Fall von der Revolution, die ihre Kinder frisst. Ja, und das ist hier so ein Bild aus der Straßenbahn in Hannover, wo sich hier jemand was zu essen macht. Ja, ich meine, grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn jemand im öffentlichen Verkehrsmittel schnell mal was isst, aber das ist schon ein bisschen, ja, bisschen mehr, ja. Oh Mann. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass es praktisch ist, aber wenn es dann eine Notbremse gibt und die Person, die neben einem sitzt, das heiße Öl abbekommt, die findet das bestimmt nicht so lustig. Nee, das ist ja nicht, da stand ja kein. Das ist nur eine Sache, die dabei schiefgehen kann. Naja, der hat da schon irgendwie was angezündet da an dem Ding. Echt? Ja, irgendwas hat da gebrannt. Krass, okay. Das ist aber auch einer von diesen Fake-Accounts. Wie hieß die? ZGI. Ja, haben die wieder einen neuen Account? Ach, haben die sogar einen Checkmark diesmal bekommen? Die haben die wohl alle ausgetreten. Ja. Ich glaube, das Checkmark bedeutet generell, dass man nicht ganz so ernst gemeint ist. Ja, wie der Typ mit denen, also, ich weiß nicht, zahlt die AfD dem Geld? Ist meine Frage. Langsam kann ich es mir echt vorstellen. Ja, das wäre lustig auf jeden Fall. Ja, das wäre lustig auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich. Als für die Leute, die uns nur zuhören. Als jemand, der viele Flüchtlinge kennt, die in ihrem Heimatland Urlaub machen, kann ich nur sagen, diese Menschen haben es sich verdient, Ruhe von Deutschland zu nehmen, bei dem Hass und ihre Familienmitglieder zu besuchen und zurückkommen. Sie brauchen das. Hashtag Seehofer. Hashtag NoAfD, sagt Ahas Bacho. Ja, ich habe dazu schon geschrieben, so, der hat einen Knoten in seinem Narrativ, weil ich glaube, das ist halt irgendwie, das ist ja irgendwie alles durcheinander. Also, alter Schwede, ey. Warum es das noch gibt, verstehe ich nicht. Ah, und hier haben wir den sozusagen Auslöser in Anführungszeichen. Ich glaube, der war von Mammon. Ist der gerade nicht da? Ja, sorry. Ich habe einen Moment gebraucht, um zu gucken. Ja, das ist von mir, aber ich habe leider die Woche noch keine Zeit gehabt, da genauer reinzugucken. Ich habe nur gemerkt, dass diese Studie hier jetzt ziemlich stark von Accounts aus dem politischen Bereich verteilt worden ist, die Woche über. Und da geht es halt darum, man hat jetzt hier irgendwie verglichen, wie viele Verbrechen von Ausländern an Deutschen begangen worden sind und will jetzt irgendwie damit ja quasi sagen, dass das ja alles nicht so schlimm ist und da ja gar kein signifikanter Anstieg war und so weiter. Aber ob die Zahlen was taugen oder so, kann ich noch nicht sagen, hatte ich noch keine Zeit mehr, das genau anzugucken. Aber es wird auf jeden Fall wichtig werden in Our Zukunft. results do not support the view that Germans were victimized in greater numbers by refugees, as measured by their rate of victimization in crimes with refugee suspects. I don't really get it. Greater numbers als was irgendwie? Ja, eben, es ist so ein bisschen, ich vermute auch, dass es wieder so ein bisschen Zahlenakrobatik sein wird. Ja, Aber müssen wir ja. auf jeden Fall mal näher untersuchen. Ja. Der Spiegel hat einige Sachen verbrochen diese Woche. Unter anderem dieses wunderbare Ding von Margarete Stokowski. Geht um den Fall hier des Schalke-Mitvorstands da Tönnies, der gesagt hat, man sollte in Amerika lieber Kraftwerke bauen, damit die Leute nachts nicht nur am Schnackseln sind. Afrika, hast Ja, in Amerika Afrika. gesagt. Sorry. Ah, Entschuldigung. Ich wollte, die Margarete verwirrt mich immer. Und die Margarete sagt halt, ja, tatsächlich sehen sich die allermeisten von uns nicht als Rassisten, haben aber rassistische Denkmuster verinnerlicht. Sie loszuwerden ist eine lebenslange Aufgabe. Das reicht mir eigentlich schon. Ich muss in den Artikel fast gar nicht mehr reinlesen. Ich möchte nicht umerzogen werden. Ich bin so aufgewachsen und habe so Denkmuster geformt, wie ich das wollte, als freier Mensch, Margareta. Und die können sich auch ändern, je nachdem. Das ist wie mit der Satzung eines AfD-kritischen Vereins. Die kann man anpassen, falls sie nicht mehr den modernen Gegebenheiten entspricht. Aber halt so eine Umerziehung im Unterton, Wer versucht, Leute, die offensichtlich rassistische Aussagen machen, von echten Rassisten abzugrenzen, bemüht eine Logik von Gut und Böse, die die massenhafte Verbreitung rassistischer Ideen nicht ernst nimmt. Das ist eine billige Entlastungstechnik derer, die sich nicht mit Rassismus beschäftigen wollen und eine Belastungstechnik für alle, die von ihm betroffen sind. Margarete Selbstgeißelung Stokowski, meine Damen und Herren. Ja, das war es eigentlich, was ich dazu zu sagen habe. Ja, dieses hier ist auch ziemlich bemerkenswert gewesen, diese Woche über. Das ist hier von der Katharina Schulze. Fräulein, ich Nein. habe keinen Bock auf alte weiße Männer. Ihres Man Zeichen, weiß Bescheid. Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayern, im Bayerischen Landtag. Warte mal, Chris, Und. wenn die aber keinen Bock auf alte weiße Männer hat, ist sie dann nicht indirekt für Incels verantwortlich? Ich glaube schon, ja. Sowieso ist das Ganze so ein bisschen widersprüchlich auch. Das habe ich erst beim Öffnen von diesem Ding gesehen. Dieses hier, was wir jetzt hier gleich lesen werden, steht auch irgendwie im Gegensatz zu diesem hier, was hier auf der rechten Seite steht. Aber schauen wir erstmal, was wir hier haben. Auf jeden Fall, im Internet formiert sich seit einigen Jahren eine Online-Community mit dem Namen Incel. Ja, seit einigen Jahren, aber ich wette, ich würde Geld darauf wetten, dass die Frau da bis vor einem Jahr nichts von gehört hat, von dem Kram. In dieser Gruppe tauschen sich vorwiegend weiße heterosexuelle Männer. Woher die wissen will, dass die weiß sind, weiß glaube ich keiner, aber ja. Über ihre frauenverachtenden Ideologien. Jetzt sind schon mehrere auf jeden Fall. Die haben schon Kinder gekriegt, die Ideologien wahrscheinlich. Eben war es noch eine Ideologie, Incel selber, jetzt sind es mehrere frauenverachtende Ideologien und Gewaltfantasien aus. Ich habe eine schriftliche Anfrage in Klammern PDF an das Innenministerium gerichtet, um zu erfahren, ob es sogenannte Incels auch in Bayern gibt und wie sie sich online vernetzen. Also Leute, ja, weiter geht's los. Dann schauen wir mal, ob das Grüß Gott, Servus und Hallo, wie viele Incels, gibt's hier irgendwo Incels hier? Was willst du hören? Wir haben Batterien oder so, wenn du das meinst. Dem Innenministerium liegen laut eigener Aussage keine Erkenntnisse über die Organisation und Aktivitäten der Inselbewegung vor. Darüber bin ich empört. Ja, hört ihr das? Die Dame ist empört. In Bayern braucht man das nicht. Wir müssen wissen, wer in Bayern Geschlechtsverkehr hat und ob das freiwillig ist. Und ja, das muss endlich geklärt werden. Innenministerium, kümmere dich drum. Ich bin empört. Ich kann dazu auch nochmal ergänzend erwähnen, es gibt in Bayern sogar eine Gemeinde, die Incel heißt. Vielleicht wäre sie da mal hingefahren und hätte Nachforschung. Irgendwie sowas hat die Dorn mit der Kopf, ja. Ja, sehr schön. Gibt es auch Bewegungen in Incel? Auf jeden Fall ist es allerhöchste Zeit, sich mit toxischer Männlichkeit stärker zu beschäftigen. Es ist erschreckend, dass die Staatsregierung keinerlei Erkenntnisse über die zutiefst menschenverachtende Bewegung hat. Das muss sich ändern. Wir müssen es wissen, was geht in euren Köpfen vor. Hasst ihr Frauen? Und wenn ja, ist es auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, weil Frauen sind die allerbesten. Frag mal die Katharina. Und frag mal die Margarete, man kann sich ändern. So eine Lobotomie wirkt Wunder. Genau. Aber frag nicht nach Flugzeugen. Das ist Privatsache. Ja, auf jeden Fall in der Inselbewegung aus dem Englischen Involuntary Celibacy, zu Deutsch unfreiwilliger Zölibat, ja, beschränken sich sexuell frustrierte Männer in ihrem Hass auf Frauen. Aber bestärken also, sich. Was ich so mitgekriegt habe, sind das eher so Teenies. Und dann würd ich das eher für eine Phase halten. Bei den meisten. Von daher. Ja, kommt drauf an, wie die das halt eben definiert. Ne? Also jetzt mit ja, manche bleiben 30 Jahre lang auf dem Mord besiegt. Da kommt dann vielleicht irgendwann ein gewisses Maß an Verhärmung dazu, das kann ich mir schon vorstellen. Aber erstmal setzen sich die jungen Leute, die jungen Männer mit Geschlechterthemen auseinander. Ja, und das kann ich nicht unbedingt schlecht finden. Ganz einfach. Ja, und auch das mit den Gewaltfantasien und Krempel. Also man weiß das halt auch nicht, Quatsch. Man weiß halt auch nicht, wie viele von diesen Leuten das einfach gegen sich selber dann richten und sich einfach für ja, für unzureichende Personen halten und dann Selbstmord begehen oder was weiß ich nicht was. Und das kann auch kein Mensch wissen, weil wir denen nämlich nicht in den Kopf gucken können. Das Einzige, was sie sehen, sind so ein paar Leute. Und da gibt es irgendwie zwei Leute, wo sie dann irgendwie meinen, dass die mal wen erschossen haben in Amerika. Jetzt rennt die Frau hier rum und meint irgendwie, wir müssen gucken, wir müssen wissen, wie viele Leute jetzt hier irgendwie im Zelt sind in Bayern. So wurden von der Community entwickelte Ideologien bereits mehrfach mit Straftaten in Verbindung gebracht. Mehrfach mit Straftaten in Bayern, oder was? Nee, aber hier... Sie hat einen Fall, in dem der auf der Facebook-Seite frauenfeindliche Beiträge hatte und sie findet es schwach, dass in den polizeilichen Ermittlungen das Motiv Frauenhass bisher keine Rolle spielte. Sie wissen aber schon, was Trennung, Gewaltenteilung und so bedeutet, Frau Schulz, oder? Dass sie als Politiker und damit Teil der Legislative, eigentlich der Judikative und der Exekutive nicht reinzureden haben, wie die ihre Verfahren führen. Und was auch, was auch wieder lustig ist, sind so Sachen wie 6 Menschen und 13 weitere Personen. Ne? Ja, wäre halt 10 Menschen. Blöd, wenn man halt bei zumindest Mai 2014, das ist Elliot Rogers, wenn man da sagen müsste, dass halt mehr Männer als Frauen gestorben sind. Ne? Ja. Die waren mit ihrem Manifest, also das ist auch irgendwie so. Ich komme da nicht drauf klar, auf dieses Ding irgendwie, in deren Welt ist jedes Manifest immer, weiß ich nicht, eine komplett rationale Abhandlung über Sachverhalte oder wie. Ja, und auch echt und glaubwürdig. Ja. Ja, und vor allem auch halt von irgendeiner Gültigkeit für andere Personen, außer dem Idioten, der es geschrieben hat. Ja, genau, das ist eine Ideologie, das ist nicht ein Verwirrter, der seinen... seinen Frust und seinen Hass da irgendwie ablässt. Nee, es ist eine Ideologie. So, ne, das ist andere Leute, die ich meine, es gibt halt diese Memes mit dem Supreme Gentleman und so, aber das ist doch nicht, den verehrt doch keiner, den Typen. Ja, wenn man Ich weiß, fordere. wie schwer so eine Ideologie zu verkaufen ist. Also. Ich fordere ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Frauenfeindlichkeit. Frauenfeindlichkeit muss als Kategorie in die polizeiliche Kriminalstatistik aufgenommen werden, um Misogynie sichtbar zu machen und Strategien zur Bekämpfung zu entwickeln. Ach, da Ja, muss auf einmal ein biologisches Merkmal hergenommen werden, um eine Kategorie aufzumachen. Wenn man das bei anderen Kategorien anmahnt, ist man Adolf Nazi. Sehr schön. das wäre auch vor allen Dingen mal interessant, was sie, wie die Dame sich das vorstellt. Also Strategien zur Bekämpfung. Das Also, müssen mir wir mit dem läuft es da Einzelnen kalt den Rücken besprechen. runter, wenn ich sowas lese, gerade von so Leuten, die so wenig Plan haben. Ja. Ja, wenn sich das mal umdreht und sich gegen sie wendet, dann werden sie sich auch ärgern. Das soll ich Wie sagen. ist das denn, wenn ich Incel bin und eine Alte finde? Muss ich dann zur Polizei gehen und mich von der Liste streichen lassen? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich muss ich die mitbringen irgendwie und ja. die darf nicht gemietet sein oder so. Obwohl, Ja, ist und man noch dann. zölibatär, könnten die nicht vielleicht einfach in den Puff gehen, um halt die Nee, Bewachung das ist ein falsch. bisschen Dann verfassungsstabil bist du raus. zu Dann bist du bringen? raus. Dann bist du raus, das ist Zölibat. Ja, du Okay, kriegst. Frau Schulze Ja, möchte die Prostitution fördern. das mit dem Zölibat ist wahrscheinlich nicht das Ding. Nee, das wäre ja noch vernünftig, wenn sie sowas sich überlegen würden. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher darauf hinausläuft, zum Fußfessel oder so. Ja, jetzt gibt es hier Hausarrest für dich, Incel. Du kannst deinen Frauenhass jetzt nicht mehr rauslassen. Hausarrest und deinen Computer beschlagnahmt, damit du nicht diese Ideologie hier irgendwie annehmen kannst. Und so wirst du wahrscheinlich ein glückliches Persönchen sein, weil wir wissen das ja von unserer ganzen super tollen Kulturkonstruktivismus-Lehre, dass ja die Leute von alleine ja nie auf die Idee kommen, irgendwie mit ihren Geschlechtsorganen irgendwas anzustellen oder so. Das ist ja nur die Gesellschaft, die denen irgendwie sagt, was sie damit machen müssen und so. Und was sie attraktiv zu finden haben und so. Mir ist es aber wichtig, dass man beim Thema Frauenhass auch endlich mal die Klammer auf potenziellen, Klammer zu, Täter adressiert. Geil, ne? Ihr seid alle potenzielle Täter, wenn ihr Cojones habt. Ja. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Ihr seid alle potenzielle Täter. Frau Schulz, Schulze sieht in Immerhin sind wir 50% der potent. Bevölkerung potenzielle Täter. Ja, adressieren, genau. Und vor allen Dingen, warum sie hier das Wort Frauenhäuser in diesem Zusammenhang benutzt. Was soll das denn? Gibt es jetzt demnächst am Ende von jeder Straße ein Frauenhaus, wo man sich hinflüchten kann, wenn der Nee, Incel um die Chris, Ecke kommt, oder wenn wie? der Incel seine Freundin verprügelt und raus. Nee, Moment. Fuck. Ja nicht mehr, ja, der fließt schon raus, genau. Ja, oder Frauennotruf, Hilfe, Hilfe, Frauennotruf, hier ist ein Incel. Gleich bringt er mich um. Bestimmt. Vielleicht. Ist das eine Person oder ist das eine Stadt in Niederbayern? Ja. Bitte Beratungsstellen, ja. präzisieren. Beratungsstellen, wo ich da hingehen kann und sagen kann, hier, der Klaus ist, glaube ich, ein Incel. Beraten Sie mich mal. Ja, ist okay. Schreibe ich schon auf die Liste und der wird sofort adressiert. Also. Also wir müssen die Verbindungen und Strukturen von Frauenfeinden auch in der Rechtsextremen Ja, untersuchen. vor Frau allen Dingen, ja. Schulze, wenn Sie so einen Blödsinn schreiben, lesen Sie noch mal drüber. Es könnte sein, dass Sie da eine Szene vergessen haben, vielleicht in einem äußerst wichtigen politischen Text. Es ist wirklich erbärmlich, wie wenig Mühe sich die Leute machen. Die Ich war mit der meine, Claudia Roth bestimmt beim Schreibkurs zusammen. Die hat auch letztens so einen tollen Text gehabt. auch schlurig beim Schreiben und so, aber ich versuche wenigstens, mich irgendwie anzustrengen. Und wenn ich es veröffentlichen würde, dann würde ich vielleicht auch echt noch mal lesen. Oh, Schulze. Geh weg. Ja, und ich fand das halt so lustig im Zusammenhang mit diesem Innenpolitik-Ding, wo hier steht: Für mich steht im Mittelpunkt grüner Innenpolitik die Wahrung der Bürgerrechte. Potenzielle Incels ansprechen. Deshalb setze ich mich für den Schutz der persönlichen Freiheit. Der persönlichen Freiheit, es sei denn, ihr seid potenzielle Incels oder so. Und Privatsphäre. Aber ich muss wissen, wie viele Incels es in verdammten Bayern gibt. Wie ist das eigentlich, wenn sich deine Freundin von dir trennt? Wie viel Zeit hast du dann, eine neue zu finden, bevor du auf die Liste kommst? Ich will konkrete Sachen wissen, Frau Schulz. Nicht viel. 20 Minuten. Ja, dann sag noch mal was zum Seehofer. Das hat mir gerade übersprungen. Mammon? Hallo? Also, oh, sorry. Ah ja, ich war gemutet, sorry. Er hat gesagt, dass ganz viele Syrer, die hier sind, sich auf einen Urlaub fähig machen nach Syrien. Und wenn sie das da schon Urlaub machen, dann könnten sie eigentlich auch gleich da bleiben. So. Und da bleiben heißt dann im Zweifelsfall mit Abschiebung drohen. Ja, habt ihr doch gerade schon drüber gesprochen, da war doch noch was anderes, ne? Wo das auch davor kam. Ja, in Bacho, ja, haben wir schon uns drüber amüsiert, ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob sie das machen, weiß ich nicht, aber der Seehofer möchte natürlich auch ganz gerne mal seine Leute bedienen, so, ne? So. Aber er ist so ein dehnbarer Typ eher. Wenn jemand hier, und die Syrer haben ja nur diesen subsidiären Schutz als Bürgerkriegsflüchtlinge, und wenn jemand, der subsidiären Schutz genießt, in die Gegend fahren kann, aus der er geflohen ist, sehe ich die Grundlage für einen subsidiären Schutz auch nicht mehr gegeben, einfach. Also. Ja, ich meine, die Kampfhandlungen sind ja sowohl zum größten Teil auch eingestellt, oder nicht? Nö, es gibt ja immer noch Kämpfe. Aber ja. Das sind ja die bösen Kämpfe. Also, wenn halt der Assad irgendwie was macht, ist das ja per se böse, weil die bösen Russen da auch bei helfen und so. Ich frage mich, halt auch wieder, gab es die Woche wieder, weil es halt Angriffe gab, viele so deutsche Takes, so, ja, der böse Assad und so. Ich frage mich ja, was würde hier passieren, wenn irgendwie fanatische Gläubige irgendeiner Gruppe mit Waffengewalt versuchen, irgendwie die Regierung zu stürzen. Klar ist der Assad absolutistischer und diktatorischer als die deutsche Regierung, aber jedes Land würde sich gegen so eine Bewegung von innen wehren, und wenn die zu Waffen greifen, würde das Land auch mit Waffen antworten. Also das, ich verstehe manchmal auch einfach diese Denke nicht. Da muss man sich schon den Kopf vorher verdrehen. Weil es in Syrien wäre noch ein bisschen schwieriger, dass sie irgendwie drei oder vier Parteien hatten, glaube ich, aber im Prinzip ist es ja richtig, ne? Dass sie sich wehren oder ja, eben da Bestrebungen unterschiedlich sind, klar. Es gab ja auch schon immer eben diese regierungstreuen Milizen da und sowas. Ne? In anderen Staaten auch. Sudan oder so, das ist gestern, glaube ich, auch berichtet. Zum Beispiel. Ja, und die UN hat eine Studie gemacht. Ich glaube, 2018 haben sie die veröffentlicht. Darüber, wie das ist mit den Gewaltopfern, Frauen oder Männer, also häusliche Gewalt. Und zwar Tötungen, habe ich das richtig in Erinnerung? Habe ich Mitte der Woche gelesen. Ja, und das wird natürlich mal wieder unsichtbar gemacht, indem man halt die ganzen Männerzahlen einfach nicht listet, ne? Da werden zwar viele Leute gefragt und irgendwelche Daten aufgeschrieben, aber die andere Seite wird eben nicht mit aufgeschrieben, und dann macht das irgendwie, wenn man das nicht durchschaut, macht das den entsprechenden Eindruck. Wenn man das durchschaut, ist das eben eine unfaire Sache, würde ich sagen, ne? Das immer wieder so einseitig darzustellen. Ja, die Mandate haben das rausgesucht, und statt 83.000, glaube ich, Frauen, oder den 83.000 Frauen weltweit, die gestorben sind durch häusliche Gewalt, stehen hier 464.000 Männer wohl gegenüber. Ja. Die muss man abziehen, ne? Also 380 etwa. Geht das da wirklich nur um häusliche Gewalt? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, weil hier steht Menschen Opfer von Tötungsdelikten. Ja. Im familiären Umfeld. Okay, Morde halt, ja. Okay. Mhm. Ja, da wird natürlich rein fabuliert, dass der Grund dafür eben wäre, dass es eben Frauen sind, aber das ist ja irgendwie auch dann schwer nachzuweisen. Weltweit würden offenbar Zehntausende Mädchen und Frauen, okay. In Europa gab es 3.000 solcher Fälle. Ja, das liest sich, als wenn sie das irgendwie so aus Spaß machen. Ne? Gehen wir mal los, mal ein paar Tötungsdelikte oder so. Also klar, im Familienumfeld, da passieren andere Sachen. Ich meine, da reicht ja beim Streiten Schubs oder so, dass der andere stolpert und mit dem Kopf auf die Tischkante fällt oder so. Genau, ja, weil wir das halt nicht mehr brauchen, deswegen hat der Spiegel, ich glaube, es ist doch noch nicht der letzte Spiegelartikel für heute. Kinderkrieg ist Privatsache, vielleicht das klassische Ehe die Norm war, aber neue Beziehungsentwürfe müssen neue Diskussionen auslösen, nicht zuletzt über die Vaterschaft, findet die Politologin Antje Schrupp. Antje Schrupp, alte Bekannte von uns, wer sie nicht kennt, wie heißt sie? Ich will da auch noch zu Wort kommen, ey. Das Video heißt, wer braucht Feminismus in 2019? Also ich update das jedes Jahr immer mit dem aktuellen Jahr. It's the current year. Ja. Frau Schrupp, Sie waren nie schwanger und wollten es nie sein, aber jetzt haben Sie ein Buch über das Thema geschrieben. Warum ist es Ihnen wichtig? Ich bin Politikwissenschaftlerin und beschäftige mich mit allen möglichen Themen, die eine politische Relevanz haben. Ganz unabhängig davon, ob ich persönlich betroffen bin. Schwangerschaft wird bei uns als Privatsache assoziiert. Dabei ist es ein eminent politisches Thema. Was ja dasselbe ist, privat und politisch. Wir können den Uterus nicht voll genug bekommen. Warum müssen wir das Thema Schwangerschaft ausgerechnet jetzt neu diskutieren? Weil die klassische Lösung für diese politische Herausforderung, die heterosexuelle monogame Ehe, heute nicht mehr funktioniert. Das Kinderkriegen war früher in den Familien privatisiert. Ein Modell, das zulasten der Frauen ging, die schlicht dadurch, dass sie schwanger werden konnten, ausgeschlossen wurden aus gesellschaftlichem Leben, Arbeit und Institutionen. Mit der Frauenbewegung wurde dieses Arrangement aufgekündigt. Außerdem haben wir inzwischen die Ehe für alle. Darum ist das Thema Fortpflanzung in den öffentlichen Raum gewandert. Ja, slippery slope, würde ich sagen. Ne? Haben die Leute gesagt, wenn ihr die Ehe für alle kriegt, dann wollt ihr als nächstes eure Hunde heiraten und eure Stehlampen. Ja. Deswegen ist das Thema Fortpflanzung jetzt im öffentlichen Raum. Habt ihr so gesehen? Also, da hat die Ehe für alle nicht zulassen dürfen, wenn ihr das nicht wollt. Im öffentlichen Raum. Per öffentlichen Nahverkehr. Ich würde sagen, dass unser westlich abendländisches Patriarchat auf einem Tauschgeschäft basiert. Der ökonomische Fürsorgeanspruch für Menschen, die schwanger werden können und sich nach der Geburt um die Kinder kümmern müssen, wurde erkauft durch eine politische Höherstellung der Menschen ohne Uterus, was sich zum Beispiel konkret darin spiegelte, dass Frauen lange Zeit kein Wahlrecht hatten. Ja, und dass die eher Bären gesammelt haben, während die Männer halt die gefährlichen Bären gejagt haben. Aber das ist sicher alles sozial konstruiert. Ja, sie, wo ist denn mein Lieblingswort, mein neues Lieblingswort? Da. Es kann nicht sein, dass eine schwangere Frau sich entscheiden muss, ihr Kind entweder abzutreiben oder mit dem Samengeber, der ja vielleicht nur eine kurzfristige Bekanntschaft ist, das Leben lang verbunden zu sein. Ich bin dagegen, dass reines Samengeben bereits Vaterschaftsrechte konstituiert, weil das auch gegen den Willen der Schwangerschaft, der Schwangeren gehen kann. Ich meine, okay, eine Vergewaltigung ist natürlich ein Fall, wo das wirklich ethisch fragwürdig ist. Aber zu behaupten, dass das Samengeben, was ich jetzt nur noch sagen werde, junge Frau, wie wäre es, wenn wir uns zum Samengeben zurückziehen? Ja, das kommt sicher gut an. Austausch von Körperflüssigkeiten. Dass das Vaterschaftsrechte konstituiert. Das heißt dann, das reine Austragen konstituiert auch keine Mutterschaftsrechte? Oder wie verstehe ich das? Und dann versucht Frau Schrupp wirklich den guten Coup. Nämlich, Spiegel fragt ganz keck, das bedeutet der Umkehrschluss, aber auch, dass der Mann nicht für das Kind zahlen muss. Ja, das ist natürlich die Kehrseite. Die reine Samenspende darf keine finanziellen Verpflichtungen beinhalten. Die materielle Versorgung von Schwangeren und Kindern muss dann anders gewährleistet werden. Der Feminismus hat eingeklagt, dass die Väter in jedem Fall Verantwortung übernehmen müssen, unabhängig von ihrer Beziehung zu der Mutter. Ich halte das für den falschen Weg. Ich finde es richtig, dass Vaterschaft freiwillig sein muss, weil die erzwungene Vaterschaft viele negative Folgen für die betroffenen Mütter hat. Vaterschaft ist ein soziales Verhältnis. Sie tritt nur ein, wenn beide darin einwilligen. Was natürlich bedeutet, dass der Steuerzahler dafür aufkommen soll, für die Alleinerziehenden, die praktisch den Vater aus der Sache einfach ganz raus haben wollen. Die müssen dann nur sagen, nee, will ich nicht. Und dann werden sie alimentiert, und zwar von den Steuerzahlern, in denen die Männer die Mehrheit stellen. Vielen Dank. Also das ist eine reine Luftnummer, die sie da vollführt, mit dem, ha, guck mal, ihr müsst nicht mehr zahlen, weil zahlen müssen wir als Männer dann doch. Ja, und die Geschichte auf so eine eklige, genauso eklige Art erzählt wie die bei Naschuk eben, dass er auf keinen Fall irgendwo ein gutes Haar lässt. Mm. Und was ist mit den Bedürfnissen der Männer? Sie möchten ja vielleicht gern Vater werden. Das können sie doch, genau wie jetzt auch. Die allermeisten Frauen wünschen sich ja eine Elternschaft gemeinsam mit einem Mann. Männer, die sich verantwortlich um Kinder kümmern möchten, sind sehr begehrt. Es ist aber nicht sinnvoll, eine Co-Elternschaft auch dann zu erzwingen, wenn man schon vor der Geburt des Kindes nicht miteinander klarkommt. Es stimmt, Menschen, die nicht selbst schwanger werden können, und das können ja auch Frauen sein, können nur Eltern werden, wenn jemand ihnen Kinder anvertraut oder sie zur Co-Elternschaft einlädt. Aber für engagierte, verantwortungsbewusste Menschen dürfte das eigentlich nicht so schwierig sein. Naja, sie ist knallhart Lobbyistin, ne? Abartig. Ja. Und das ist nicht das Einzige, was wir uns heute zu dem Thema angucken. Ich nehme mal an, du hast den zweiten Artikel zu dem Thema direkt dahinter und der ist noch viel ekliger. Also wem das jetzt schon gereicht hat, der möchte den nächsten Artikel nicht lesen. Zeit Online, die elternlose Gesellschaft. Schafft die Familie ab, fordern manche linke Theoretikerinnen. Kinder sollten von der Gesellschaft aufgezogen werden, statt von ihren Eltern. Ist die Idee so abwegig? Ja, und Chris hat das schön gehighlightet. Ja, ein anderes Konzept, mindestens so verwurzelt wie Kapitalismus und Patriarchat, ist das der Familie. Eine Welt ohne Familien, das scheint nicht nur konservativen Politikern und Politikerinnen unvorstellbar, die ja gern von der Familie als Kernzelle der Gesellschaft, das heißt Keimzelle, verdammt nochmal, sprechen. Eine Welt ohne sie wirkt auch deshalb so fern, weil damit vermeintliche Naturgesetze in Frage gestellt würden. Eltern und ihre Kinder. So richtig, irgendwie die Kleinfamilien, der Trend, der war eher so 70er Jahre. Das war nicht so, nicht seit Ewigkeiten so unbedingt. Dennoch wird diese Idee gerade stark diskutiert, vor allem in der englischsprachigen linken Akademie, wo Family Abolition fast zu einer selbstverständlichen Forderung geworden zu sein scheint. Macht euch verwandt, nicht Babys, fordern die da, oder? Full Surrogacy Now ist der ernsthaft radikale Aufschrei für vollständige Schwangerschaftsgerechtigkeit, auf den ich gehofft habe. Wo ist es? Ich hatte noch so eine schöne Stelle. Ist das so ein bisschen wie dieses Defrühling von dem Kanadier da? Ist ja ein Molyneux. Der hat sich doch so eine komische Stelle den Leuten empfohlen, sozusagen sich von ihren Familien zu trennen, wenn sie zu große Probleme mit denen haben oder so. Und das ist eigentlich so ein Tipp, den man nicht geben sollte. So. Louis skizziert in ihrem Buch eine Welt, in der die bis dato neokolonial ausbeutende Praxis der Leihelternschaft obsolet würde, weil wir alle Leiheltern würden. Eine Welt, in der Kinder niemandem mehr gehörten und sich deshalb auch keine Gebärmutter mehr geliehen werden müssen. Louis stellt sich vor, wie es wäre, wenn wir Familien nicht mehr bräuchten, weil die Gesellschaft ausreichend Fürsorge und Nähe spendete. Sie schreibt von Polymutterschaften und Schwangerschaftskommunismus. Ihre Hauptforderung lautet, wir müssen Wege finden, um der Exklusivität und Vormachtstellung biologischer Eltern im Leben von Kindern entgegenzuwirken. Die Gesellschaft, ja klar. Das ist hier total eine Sache, dass Eltern dafür da sind, die Kinder irgendwie ein bisschen zu beschützen, ja. Weil wenn das nicht mehr der Fall ist, was passiert dann? Ja, müssen dann Kinder von Anfang an für alles bezahlen? Das heißt, bis sie volljährig sind, Gesellschaft, haben sie erst mal ein paar 100.000 Euro Schulden oder sowas angehäuft, die sie dann abarbeiten müssen? Oder? Die Gesellschaft liebt uns doch dann, Price. Ja, stimmt. Alles wir brauchen gar keine Eltern mehr. Die ganze Gesellschaft mag uns. Genau. Keiner würde einen ausnutzen. Stimmt. Und natürlich ist die Familie auch Hort der Gewalt, das wird auch noch kritisiert. Also das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich widerlicher Artikel. Ja, manchmal lässt sich eine Idee am besten durch ihre Gegner verstehen. In diesem Fall sind es unter anderem Männerrechtler, die sich als Familienrechtler ausgeben. Hat einer Kulturmarxismus hingeschrieben? Ja, das war nee, ich. Das, stand da vorher schon. Aber das ist wirklich, also ich hab's gemerkt. Ich finde das wirklich erschreckend, was hier. Wenn weiße Ehepaare sich auf ihre Karriere konzentrieren können, weil oft nicht weiße Frauen auf deren Babys aufpassen und den Haushalt erledigen, dann ist das Ausdruck politischer Ungleichgewichte. Ja, ist halt nicht alles gleich, ne? Irgendwie nicht. Das nee. Nicht akzeptieren, ne? Ja. Ja. Das muss auch nicht das gleiche sein, sonst ist der Anreiz auch herkommen. Die Kinder werden nicht dem Patriarchat angehören. Sie werden auch nicht zu uns gehören. Sie werden nur sich selbst gehören. So schafft man Incels, ich sag's euch. Ja. Übrigens habe ich noch gedacht, mit dem Zuzug von hauptsächlich Männern schafft man vielleicht auch Incels, ne? Vielleicht sollten wir einfach die Leute alle in Incel. Ja, Inzellen. Inzellen sparen, ja. Wir nehmen einfach alle Incels, schütten sie nach Incel und packen sie in Incel. Oder wir packen sie in Excel. Excel, ja. Incel, Excel. Excel rein. Ja. Jeden einen so eine kleine Gitarre. Aber die Privatsphäre achten, ne? Immer schön die Privatsphäre achten. Genau, freundlich bleiben. Und ich möchte auch natürlich die Frage beantworten. Ich bin ja höflich. Ist die Idee so abwegig? Ja. Ja, das ist sie. Definitiv. Und ich muss dazu noch sagen, wenn ich sowas höre, kriege ich rote Angst. Aber richtig. Ja, zu Recht. Hier ist ein Gesetzentwurf aus Sachsen. Geht es um die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern. Da ist sogar der Satz drin, dass Gleichstellungsbeauftragte weiblich oder männlich sein können. Fand ich faszinierend. Habe ich noch nie gesehen vorher. Aber was ich wirklich toll finde, also hier wird sich seitenweise daran abgearbeitet, keine Angst, wir gucken das jetzt nicht ausführlich an. Seitenweise daran abgearbeitet, wie genau Quoten zu besetzen sind, wann gleiche Qualifikationen und wie bis wann man das fördern soll und dass es einen dreijährigen Gleichstellungsplan in allen Dienststellen des Landes geben soll, über 20 Leuten und so. Es geht hier also um den öffentlichen Dienst. Und da wird also genau nach Prozenten und so und dann mehr Männer, mehr Frauen hin und her. Und dann gibt es halt diesen Absatz 6 hier. Als Frauen bzw. Männer gelten die Personen, die sich einem dieser Geschlechter zugehörig empfinden und sich als diesem Geschlecht zugehörig erleben, unabhängig vom personenstandsrechtlichen Status. Die Regelungen dieses Gesetzes schließen grundsätzlich auch Personen ein, die sich in keinem dieser beiden Geschlechter eindeutig zugehörig empfinden. Das heißt, wir machen ein Riesengesetzbuch oder Gesetzesdokument mit ganz vielen Regeln. Und dann sagen wir übrigens, ihr könnt euch selber aussuchen, als was ihr euch bewerbt. Das ist Schildbürger-Niveau. Das ist absolutes Schildbürger-Niveau. Aber gut, macht nur. Ne? Also, Sachsen, ne? Top. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese EU-Geschichte, da hatten sie doch auch an einer Stelle definiert, was sie denn meinen, in Männern und Frauen oder so, oder Kindern. Und dann ging es, da hieß es irgendwie so, neben den körperlichen Merkmalen, komm, bla bla bla. Aber dann haben sie wenigstens diese körperlichen Merkmale noch vorne rangeschoben. Shoutout an den Zuschauer Manuo01, der sagt, Frau Schulze sollte nicht nach Niedersachsen kommen, nachher landet sie noch in Celle. Ja. Hat wieder einer nicht genau geguckt. Kommen wir zu einem sehr interessanten Fall. Der Artikel, der strotzt einfach voller Details, die einfach interessant sind. Vielleicht haben einige Leute diesen Fall schon mitbekommen. Es geht im Endeffekt darum, dass ein Unternehmer Strafe zahlen musste, weil eine Stellenausschreibung nicht gendergerecht war oder genderinklusiv. Ja, MWD. War das ja noch ganz kurz knapp nach Einführung der Regel erst? Also, dass ich so ein bisschen verarscht vorkommen musste? Ja, nicht nur deswegen muss er sich verarscht vorkommen. Also, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Sachen aus dem Artikel und dann könnt ihr euch ja überlegen, wie verarscht er sich vorgekommen ist. Also, wahrscheinlich. Okay. Also, für den Empfang und die Bewirtung der Besucher auf unserem Messestand benötigen wir eine Service-Hostess. Das war der Anzeigentext, der im Stellenmarkt des Studentenwerks Frankfurt ausgeschrieben wurde. 3 oder 4 Bewerbungen gingen ein Unter anderem hat ein 31-jähriger Psychologiestudent, der bereits ein rechtswissenschaftliches Studium absolviert hatte, sich darauf beworben. In seiner Bewerbung gab er an, die Fremdsprachen Englisch und Russisch fließend sprechend, Grundkenntnisse in Spanisch zu verfügen. Außerdem wies er auf eine Sprachbehinderung hin. Okay. Die Hermann AG, also quasi die Firma, hat daraufhin eine andere Bewerberin eingestellt, die auch Französisch gesprochen hat, weil Französisch da wichtiger war für den Kundenkreis von der Firma. So, die Absage fand der Psychologiestudent allerdings nicht gut. Er bot an, für ein Bewerbungsgespräch von Frankfurt nach Pösing zu kommen. Ja, also er ist proaktiv geworden, was schon mal die erste seltsame Sache war. Warum willst du denn jetzt extra deswegen hinfahren? Es geht doch um ein Messe. Warum willst du denn nach Pösing kommen für einen Job, wo nur 576 Euro gezahlt werden? Es erscheint ein bisschen viel Aufwand. So, daraufhin gab es eine Entschädigungsforderung von diesem Bewerber gegenüber der Firma. Der wollte 1.000 Euro haben, weil er meint, ja, er ist wegen seines Geschlechts diskriminiert worden, weil die Berufsbezeichnung Hostess angegeben wurde, aber nicht die Berufsbezeichnung Host oder Host. Oder gibt es das Wort in Deutsch überhaupt? Weiß ja, das gibt es. Halt analog benutzt. Allerdings hat er sich auf das Gleichbehandlungsgesetz berufen. Zuerst dachte der Herr, das wäre nur ein schlechter Scherz und ist nicht weiter darauf eingegangen. Aber dann hat er ganz schnell festgestellt, dass die ganze Sache halt doch ziemlich geplant scheint. Ja? Für die gerichtliche Auseinandersetzung beantragte der Kläger Prozesskostenhilfe, da er sich nicht in der Lage sah, die Kosten für den Rechtsstreit aufzubringen. So, weiterhin gab er zu Protokoll, dass er vermutlich auch aufgrund seiner Sprachbehinderung abgelehnt worden sei. Also nicht nur der Text war schlecht, sondern er ist persönlich diskriminiert worden und die Sprachbehinderung, wo er ja extra darauf hingewiesen hatte, deswegen ist er diskriminiert worden. Ja. Moment mal, aber kann ich denn... Im Endeffekt ist die ganze Sache so, dass keine rechtliche Chance war, sich da rauszuwinden und das Ganze auf eine außergerichtliche Einigung auf einen Vergleich hinausgelaufen ist. Immerhin. Also komische Gesetze gemacht da mittlerweile, ne? Und bitte nochmal? Also komische Gesetze gemacht da mittlerweile. Tja, und das Witzige an der ganzen Sache ist der, hier, während des ganzen Verfahrens hat der Herr sich sehr, sehr verarscht gefühlt, wie es ganz am Anfang schon angeklungen ist. Und er hat halt dann mal nachgefragt, so ja, kann das sein, dass dieser Herr mehrere Firmen verklagt? Ist das vielleicht eine Masche, die der hat? Aber das konnte er gerichtlich nicht klären. Und wenn solche Fälle vor Gericht anhänglich werden oder außergerichtlich in Vergleichen beendet werden, dann kann man aufgrund von Datenschutzrichtlinien auch nicht darüber Auskunft geben. Ja, man kann seine Kollegen nicht erwarnen oder andere. Ja, aber ich sag mal, Host oder Hostess. Im Raum Frankfurt oder sowas darf man da nicht sagen, wegen dem und dem. Das wäre dann Datenschutzverstoß. Host oder Hostess ist doch was mit Kundenkontakt. Und da kann ich doch als. Ich kann. Also ein Flugzeug heißt ja der Flugbegleiter, ne, die männlichen. Reines Baiting, weil ich kann ja auch da jemanden nicht gebrauchen, wenn der Sprachfehler ausgeprägt ist. Ja? Also. Für eine Tätigkeit, die halt vor allem durch Kommunikation irgendwie charakterisiert ist. Diese Gesetze sind völliger Schwachsinn. Ja, es ist einfach nur, man zwingt Leute eigentlich zum Heucheln. Man zwingt Leute dazu, diesen ganzen Krempel aufzuzählen und hinterher, wenn sie die Bewerbung dann eintrollern, dann sieht man einfach die aus, die man nicht haben will und fertig. So läuft's ja im Endeffekt. Also die, die nicht geeignet sind wegen solchen Sachen oder so, denen gibt man dann halt die Stelle nicht. Und dann können die vorher aber nicht sagen, dass sie da irgendwie bei der Bewerbung schon diskriminiert worden sind. Im Endeffekt kommt genau das Gleiche dabei raus, nur dass die Leute sich unnötig Arbeit machen mit dem ganzen Zeug. Aber ja, dann haben sie halt nicht gehört, dass sie vielleicht mit dem Sprachfehler lieber Barista im Coffeeshop werden sollten als Messehostess oder so, als Studentenjob oder was weiß ich. 7 sadduzäische Schriftgelehrte aus Caesarea. Machen die das, dass sie Maurerinnen WMD suchen? Ja, der Punkt ist, alle Unternehmen müssen das jetzt machen, einfach nur um proaktiv defensiv vorzugehen, um sich da keine Angriffsfläche zu bieten. Weil in dem Fall ist es ganz klar, er musste das Geld zahlen. Er hat das gegen das Gesetz verstoßen. ne, dass er das getan hatte, war ihm nicht klar. Ja, dass es ein Wort gibt für Hostess, was Host ist oder Host. Ich, meiner Meinung nach ist ein Host was etwas anderes, aber gut. Und ja, sag ich das. Auf Deutsch ist es eigentlich ein Begleiter, ne? Aber ja, aber im Endeffekt ist nee, es ist ein Gastgeber. Ja, aber Hostess ist ja auch nur der. Ein Wort gibt, was noch jenseits des binären Spektrums liegt für Host und deswegen. Ich kann man macht einfach MBD dahinter und dann ist alles gut. Manchmal nennt man die Leute übrigens auch geschlechtsneutral Promoter. Ja. Ja, oder? Promoter ist ja wohl nicht geschlechtsneutral, Chris. 2019. Naja, Promoterest gibt's nicht. Also. PromoterInnen. Promoterest. MWD. In Polen ist das auf jeden Fall alles auf dem Rückzug. Ist ja alles LGBT-freie Zonen. Hätten sie da eingerichtet. Ja, gegen Homosexuelle und Transgender als Staatsfeinde. Ich habe den Eindruck, das wurde ein bisschen hochgespielt. Die haben so eine Petition gemacht, dass das irgendwie, ja, dass sie eingedämmt werden müsste oder so. Aber richtig was Schlimmes ist irgendwie auch nicht so richtig vorgefallen. Also, es gibt verschiedene Ortschaften oder so, die sich selber so das Label gegeben haben, ja, Anti-LGBT oder so zu sein oder frei von LGBT-Ideologie, deswegen finde ich die Überschrift auch schon ein bisschen komisch, aber gut. Genau, und das ist ja dann eben, das ist ein bisschen oft, also ich finde das in dem Artikel etwas aufgespielt worden, also die haben das eben ziemlich übernommen, wohl auch dieses linke Narrativ halt. Ja, wobei ich als aber jetzt auch nicht als komplett abwegig hinstellen würde, dass so ein komplett katholisches Land wie Polen das mit diesem Krempel auch ein bisschen übertreiben. Wenn du dann erstmal so weit bist, dass du irgendwelche Ortschaften hast, die sich eben diese so ideologiefreie Zone nennen oder so, ja, da sollte man dann vielleicht auch nicht mehr als eben solcher Art dann vielleicht auftauchen oder so. Das ist dann schon nicht mehr ganz so angenehm, kann ich mir schon vorstellen, ja. Ja, das ist nicht so eine tolle Entwicklung unbedingt, finde ich auch. Also ohne Polen jetzt irgendwie angreifen zu wollen, im Gegenteil eigentlich, Polen ist halt noch ganz anders moralisch und familiär strukturiert als Deutschland. Ja, die haben es jetzt politisch aber auch gemacht. Die haben irgendwie aber 20.000 Euro versprochen oder sowas. Ja, ja. Wenn sie da Politik machen, wie auch immer, aber der Großteil der polnischen Bevölkerung, den sehe ich eher hinter solchen Sachen. Und das ist das Problematische. Wenn dann vom Ausland halt irgendwie wieder kommt, ja, böse Polen und so, die schließen nur die Reihen weiter. Das ist dasselbe wie mit dem AfD-Gebäsche oder was auch immer. Ja, aber finde ich das trotzdem eine eher beängstigende Entwicklung. Also. Ja, nee, falsch ist das auf jeden Fall, klar, aber ich sehe halt auch so ein bisschen die Mitschuld bei den westlichen Partnern, in Anführungsstrichen, die immer wieder da halt auch Sachen anmahnen und anprangern und tun und das, die Polen sind nicht so wie die Deutschen. Die lassen man kann auf jeden Fall nicht erwarten, dass sowas nicht passiert, dass sowas nicht auch mal eben so ein Trend nicht auch mal irgendwie zurückschlägt und dann sollte man sich vorher überlegt haben, ob die Regeln, die man da einführen will, ob die dann in diesem Moment dann auch noch gut sind für einen. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie Hassrede verboten ist, dann ist jetzt eben Hassrede von LGBTs verboten in Polen oder so, zum Beispiel. Da dreht sich das eben um und dann haben sie dann ihre Regeln dann selber zu fressen halt. Das ist zwar für viele Leute, aber auch nicht unbedingt so schön. Ne? So. Aber da Hassrede gegen die Familie und so, wie das gerade in diesem Artikel von der Zeit da gewesen ist und so, ja. Dieses hier ist auch eine ziemlich interessante Sache, die ist auch viel rumgegangen, aber immer in unserem kleinen Abriss, hier steht es nochmal komplett irgendwie drin, und zwar hat es immer gehießen, also in diesem Urteil hier ging es darum, dass jetzt hier eine Dame zugesprochen bekommen hat, dass sie also erstmal noch Geld nachgezahlt wollte sie kriegen für eine Arbeit, Und dann wollte sie auch noch ein Zeugnis haben. Und das Besondere an dieser ganzen Sache ist, dass das so ein bisschen so eine schlüpfrige Übereinkunft war, weil die Frau war eigentlich als Haushälterin angestellt. Aber der ursprüngliche Zweck von dieser ganzen Sache war halt eben, dass sie mit dem Typen, wo sie da gearbeitet hat, regelmäßig Sex hatte. Wie man hier auch sieht, also es ging hier um Sugar Daddy Kram und so, und der hat sie dann halt als Haushälterin angestellt und es gab dann wohl auch irgendwie diesen Geschlechtsverkehr, aber gegen Ende hin dann wohl nicht mehr. Und er hat dann, sie hat auch nicht bezahlen wollen und sie hat aber gemeint, dass sie ja halt diese Haushältertätigkeiten da weiterhin gemacht hätte. Und ja, also das, worauf die meisten Leute sich halt versteift haben, waren dieses Zeugnis, dass es halt irgendwie lustig ist, dass jemand jetzt quasi, der so eine Übereinkunft da gemacht hat, ein Recht auf ein Arbeitszeugnis hat, was natürlich auch wohlwollend sein muss, so wie das bei diesen Arbeitszeugnissen ja immer ist. Darauf haben sich halt viele Leute gestürzt, aber ich fand eigentlich an dieser ganzen Sache hier, und deswegen ist das von mir auch eine ganz klare Leseempfehlung, viel interessanter, diese Herleitung, die hier getroffen wird, um halt eben zu sagen, dass diese ganze, ja, diese Absprache zwischen denen halt da irgendwie regelmäßig Sex zu haben und diese Anstellung und das alles halt vollkommen okay sind mittlerweile. Also es ist nicht sittenwidrig oder so, so einen Vertrag zu machen. Man kann das machen. Sie sagen hier halt nur, dass es aber nicht so sein kann, quasi. Also der Typ hat halt kein Anrecht auf diesen Geschlechtsverkehr. Also das kann halt jederzeit von der Frau verweigert werden. Und das wird hier direkt mit Artikel 1 Grundgesetz natürlich gerechtfertigt, wo man dann sagt, so ja, hier die Würde des Menschen und so. Und das kann halt nicht sein, dass man irgendwie jemandem sagt, so ja, ist egal, was irgendwie ist, so unter allen Voraussetzungen habe ich auf jeden Fall um so und so viel Uhr irgendwie am dritten Mittwoch im Monat irgendwie Sex oder so. Das würde halt nicht funktionieren. Also man könnte natürlich solche Absprachen treffen, aber die wären dann halt müssten halt nicht erfüllt werden. Und ja, das finde ich halt ganz interessant, weil ich meine, wenn man jetzt so sagt, so ja, es ist nicht mehr sittenwidrig und das ist im Prinzip, es ist halt komplett in Ordnung. Es hat zwar schon noch irgendwie eine Sonderstellung, aber es geht halt, was das eventuell für Implikationen hat. Ich meine, auf der einen Seite haben wir halt irgendwelches Gerede über Belästigung am Arbeitsplatz, die dann so weit ausgelegt wird, dass quasi irgendwelche Bemerkungen von irgendwem an dritte Leute irgendwie gerichtet, wo man überhaupt gar nicht dran beteiligt ist, dann irgendwie sexuelle Belästigung sind, irgendwelche Bilder, die irgendwer bei sich hat, irgendwie sexuelle Belästigung sind und was weiß ich nicht, was alles für Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier so, ja, quasi sozusagen zu sagen, so hier, wir verabreden uns ja jetzt auf regelmäßigen Geschlechtsverkehr, ist halt ein akzeptable Geschäftsbeziehungen, die man in Deutschland haben kann, finde ich schon wieder, ist eine interessante Schere, die da irgendwie aufgeht zwischen dem einen und dem anderen. Am 28. September 2017 schrieb sie: Und on the Samstag willst du zu Hause blieb? Fahren, Party machen, Koks-Party. Andere Frau, wir meinen? Hast du Idea? In einer weiteren WhatsApp-Nachricht erklärte sie: Yes, morgen wie Sex machen, dann besser ist. Ja, das ist teilweise ganz lustig. Also wie gesagt, kleine Leseempfehlung von mir, fand ich sehr interessant. Ja, das habe auch ich gefunden. Meta-Model wirft Katy Perry sexuelle Belästigung vor. Was hier passiert sein soll, ist, dieses Männermodel war wohl Darsteller in einem Musikvideo von der Katy Perry. Und dann gab es noch irgendeine Party, wo die waren. Und auf dieser Party soll sie wohl ihm die Hose und alles runtergezogen haben. So dass er dann da quasi in der Öffentlichkeit nackt rumstand. Und ja, das hat ihm nicht so zugesagt. Und ja, die Leute sind alle der Meinung, so stelle ich nicht so an, und ihre Fans irgendwie halten auch zu ihr und so ein Kram. Also ja, da sieht man mal wieder einen Doppelstandard. Ja, er hat aber doch das auch ganz schön weit gefasst. Er hat, glaube ich, irgendwie gesagt, dass das ja, dass es eben nichts mit Geschlechter zu tun hätte, dass es auch verbreitet wäre bei Frauen und so weiter. Also hat das nicht nur auf Katy Perry beschränkt, meine ich. Ja, stimmt, ja. Ja, ich meine, um das nicht zu glauben, muss man ja auch irgendwie so ein bisschen Kind geblieben sein, also 30 Jahre lang praktisch. Also, ich meine, dass auch Frauen anbahnen und das nicht immer nur auf die charmante Weise, weiß eigentlich jeder, der sich mal mit dem Thema beschäftigt hat. Es ist so lächerlich alles. Aber ich meine, Katy Perry. Echte Musik, Woodstock, ja? das wäre mal was. 50 Jahre Woodstock ist jetzt. Ja, als ich diese Überschrift gesehen habe, wie ein modernes Woodstock aussehen müsste, habe ich zuerst irgendwie ein Bild von jungen Pionieren in Unisex-Overalls vom geistigen Auge gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Könnte schon, vielleicht hast du den Artikel praktisch schon so antizipiert. Das ist der Andreas Bocholte ist der Musikredakteur sozusagen beim Spiegel, der meiner Meinung nach sehr, sehr platte, langweilige Plattenkritiken schreibt, so aus der Ecke, ich weiß besser, welche Musik gut ist und ihr habt alle keine Ahnung, ich mag seinen Stil eh nicht besonders. Ja, und er schreibt dann halt, ja, über das Woodstock Festival damals in Bethel, New York, rund 70 Kilometer südwestlich von Woodstock, dass das damals halt, wie das gelaufen ist, dass die Leute es praktisch gestürmt haben und es dadurch ein freies Konzert wurde und es halt viel zu viele Leute waren, eine halbe Million Menschen waren da und so weiter und so fort. Wie bei der Love Parade, da haben sie die Tür nicht aufgemacht, ne? Dass es friedlich blieb, reiner Zufall. Die Journalistin Judy Berman mutmaßte kürzlich im Time-Magazin, dass letztlich auch die mangelnde Diversität von Künstlern und Publikum dem Gelingen des Festivals zugute kam. Afroamerikaner und Latinos waren in Woodstock ebenso deutlich unterrepräsentiert wie Schwule und Lesben. Angesichts der Rassenunruhen in Städten wie Detroit und den Stonewall-Ausschreitungen in New York, wie hätte wohl die Hilfsbereitschaft der Truppen und Landbevölkerung ausgesehen, wenn die Woodstock-Crowd nicht mehrheitlich aus gutbürgerlichen weißen Heteros bestanden hätte? Das finde ich einfach nur traurig, sowas. Jahre danach, nachdem es mal so ein Aufwallen von Menschlichkeit gab, das zu benutzen, um seine intersektionellen Sicht oder Standpunkte irgendwie nach Hause zu hämmern. Das ist irgendwie... Ja, und dann wird natürlich gesagt, ja, das ist alles nur ein Mythos. Und bei der Neuauflage Woodstock 99 kam es zu Gewalt, Vergewaltigungen und unkontrollierten Feuern auf dem Gelände. Ja, wenn man halt... was nicht ordentlich organisiert, dann passieren solche Sachen. Das ist tatsächlich so und traurig. Aber nur weil sich das Original Woodstock nicht wiederholen lässt, wäre ein neues Woodstock nicht grundsätzlich falsch. Im Gegenteil, eine Kulmination von modernisierten Hippie-Idealen, progressiver Gegenkultur und Friedensbewegung zum Soundtrack signifikanter zeitgenössischer Popmusik könnte heute sogar eminent wichtig sein, um ein Zeichen der Hoffnung gegen einen reaktionären Zeitgeist zu setzen, der sich vergleichbar düster zeigt wie 1969. Also Trump natürlich, ist klar. '69 war Kennedy, oder was? Ja, Nixon halt, ne? Okay. Wo war denn der politische Teil? Weil er glaubt, dass es wäre besser. Ach, das geht hier noch weiter. Wie damals in Woodstock gäbe es vorrangig vegetarisches und veganes Essen aus natürlichem Anbau, aber diesmal mit Absicht. Es gäbe Safe Spaces für Frauen und Minderheiten. Gewalt würde geahndet, weil das ja heute auf Festivals irgendwie nicht so ist. Sexuelle Übergriffe und Hate Speech sowieso. Wer entscheidet da genau, was Hate Speech ist? Zum Verkehrschaos käme es ohnehin nicht, da die Anreise mit dem traditionellen PKW verboten wäre. Festivalbesucher müssten E-Fahrzeuge oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das alles klingt nicht nach drei Tagen Jux und anarchischer Dollerei. Es klingt nach Disziplin und Graswurzelengagement, nach Spendenbereitschaft und ehrenamtlicher Mitarbeit und nach viel respektvollem Umgang unterschiedlichster gesellschaftlicher Schichten und Ethnien miteinander. Es klingt nicht groovy im Sinne der Laissez-faire-Hippies. Es gäbe Regeln und vermutlich weniger freie Liebe und exzessiven Drogenkonsum. Boring. Wo bleibt da der Spaß? Das Chaos, die Freiheit. Tja. Aber das, nicht der überteuerte Kurs für ein Zugangsticket für ein elitäres Nostalgiefest, wäre wahrscheinlich der Preis für jene Freedom, von der Richie Havens zu Beginn des Woodstock Festivals 69 in seiner weitgehend improvisierten Hymne sang. Auf Glück und Zufall, das zeigt die Geschichte, kann man sich dabei nicht verlassen. Concertgate, Festivalgate, wie wollen wir es nennen? Musikfans müssen nicht euer Publikum sein. Musikfans sind vorbei. Wir wollen jetzt Festivals, wo wir uns alle an den Händen fassen, trommeln und irgendwie, keine Ahnung. Aber nicht so viel Sex und Drogen und so. Vielleicht auch die Musik ein bisschen leiser und Katy Perry nicht einladen. Gott, ich weiß, das war trotz, auch wenn es nur ein kulturelles Thema ist, das war mit der widerlichste Artikel, den ich die Woche lesen musste. Entschuldigung, Bocholte, aber das ist wirklich, mich erinnert das frappant, wie der Christus auch in der Einleitung schon angeschnitten hat, mich erinnert das frappant an das Festival der Weltjugend, das früher in den Hauptstädten der kommunistischen Länder stattfand, zum Beispiel in Berlin, ich glaube 1973, wo dann auch politische Workshops im Zentrum standen und nicht so sehr die Musik. Solche Treffen machen die Kommunisten ja immer noch. Also bei uns gibt es mal ab und zu einmal so im Jahr gibt's so ein Fest und da sind immer Gruppen von sehr weit außerhalb auch da. Also von Südamerika und so weiter. Da schließt sich schon international schon aus. Hier haben wir Leute, die für die Verkehrspolitik in Berlin zuständig sind, die sich irgendwo getroffen haben, um da irgendwie drüber zu diskutieren. Das war ein Kongress, ich glaube in Wien oder sowas. In Prag, genau. Und hier stehen sie auf dem klassischen Balkon, von dem Genscher damals den Leuten gesagt hat, dass sie ausreisen dürfen und so. Und sie fühlen sich ganz toll, denn Berlin hat beschlossen, bis 2030 dürfen im inneren S-Bahn-Ring der Stadt keine Verbrennungsmotoren mehr benutzt werden. Und hier dieser Schupelius, das ist eher ein konservativer Kolumnist, beim Tagesspiegel, der sagt halt, das wird dann eine Gefahr für Berlin, weil die E-Mobilisierung ist noch lange nicht da, wo sie sein müsste, um die logistischen Aufgaben innerhalb der Stadt zu erledigen. Also ohne die Lieferfahrzeuge und den ganzen Kram würde das halt bedeuten, dass wahrscheinlich einfach Geschäfte zumachen müssten, weil sie nicht mehr beliefert werden können. Weil halt nicht jeder irgendwie, und wie stellt man sie, also zwingt man dann alle Lieferdienste, die Amazon-Päckchen nur noch mit E-Autos auszufahren. Und was ist das überhaupt für eine idiotische Idee? Die Grünen wollen natürlich, dass es schneller geht. Die wollen, dass das gerne schon 2025 passiert. Aber mit Hinblick auf andere Verkehrsinfrastrukturprojekte im Kreis Berlin wäre ich halt nicht so sicher, dass man die Stadt in 10 Jahren für so eine radikale Wende fit kriegt. Ja, man gewinnt ja auch nicht so unbedingt was dabei. Man gewinnt ja hauptsächlich was dabei, wenn man das aus erneuerbaren Energien dann gewinnt. Die Kraft dafür, die Energie dafür. Mammon. Ja, man. Das ist Leuchtung. Ja, also macht euch drauf gefasst, was in Berlin passiert, passiert ja auch bald auch in eurer Stadt. Wenn ich mir hier vorstelle, man würde die Autos aus dem Innenstadt ringen. Ja, der ist nicht so groß, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie das mit den Lieferfahrzeugen und so funktionieren soll. Und von einem Umweltthema ins andere. Die deutsche Umwelthilfe dreht irgendwie durch und beantragt ein Beugehaft gegen Kretschmann. Es ging um die Dieselgeschichte, um den Feinstaub, das ich nämlich in Erinnerung habe. Dass er da nicht richtig durchgreift oder so. Deswegen wollen sie den Beugehaft bringen. Ich denke mal, dass solche Dinge im Sand verlaufen, aber die RP Online meldet das ja immerhin. Von daher haben die das wohl irgendwie ernst gemeint. Von der deutschen Umwelthilfe dabei wohl in letzter Zeit schon mal ein bisschen bekannt geworden, dass sie irgendwie versucht, am großen Rad zu drehen oder so. Finde ich ganz schön krass jedenfalls. Denkt man nicht, dass der Kretschmann einsetzen muss. Ich frage mich auch irgendwie langsam, wofür die deutsche Umwelthilfe wirklich gut ist. Die erinnert mich an einen Studenten, den ich mal kannte, der hatte eine Sprachbehinderung. Konnte aber Russisch. Und Griechisch oder so, ne? Ja, der Freitag hat sich mal den letzten zwei Amokläufern so ein bisschen gewidmet und nachgespürt, was sie denn nun getrieben hat oder welche Ideologie, welche faschistische denn dahinter steckt. Und es scheint eher so eine, dieser Ökofaschismus auch zu sein, dass sie eben, ja, der eine hatte in so einem Manifest dann auch wieder geschrieben oder in so einem Pamphlet, was er dann abgelassen hat, dass es sinnvoller wäre, ja, ein paar Leute umzubringen, damit da irgendwie nicht so viel CO2 irgendwie in die Luft geblasen wird oder so. Also richtig radikal. Ja, und es scheint irgendwie was dran zu sein, aber es ist ja eins der Themen, die sonst nicht weiter in der Presse rumgehen. Es wird nicht aufgenommen, von daher ist es ein Lesetipp auf jeden Fall, das mal anzugucken. Also, dass das Rechte waren jetzt die letzten beiden, das scheint nicht haltbar zu sein. Und deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Ne? Ja, es gibt ja auch Rassisten mit Öko-Fetisch, also möglich ist das schon. Das ist ja auch möglich, klar. Ja, also ich meine, Eco-Terrorism ist ja als einer der größten Trends für die nächsten 20 Jahre von sehr vielen Thinktanks proklamiert worden. Ja, es hat dann auch was von dem linken Terrorismus, der das so eines der größten Probleme sein der nächsten 10 Jahre. Diese Begründung von struktureller Gewalt und so immer anführt. Ne? Ja, nicht nur das. Und ich meine, ich habe diesen Artikel vom Freitag nicht gelesen, aber ich hatte ja auch selber schon mal angedeutet, dass gerade bei diesem El Paso-Typen, dass der halt sich in seinem komischen Manifest, von dem auch gar nicht klar ist, ob es überhaupt wirklich von ihm ist, das sei natürlich auch dazu gesagt, dass sich da auf andere Leute bezogen wurde. Unter anderem wurden sie sich halt auf die Sache mit der Automation, dass alle Arbeitsplätze flöten gehen würden, dieser Talking Point, darauf wurde bezogen und halt auf den Klimawandel. Ja, und das wird halt oftmals verschwiegen. Ja, da würden halt immer irgendwelche anderen politischen Motive herangezogen, aber zumindest in diesen Manifestos stehen die teilweise nicht drin. Ja. Ach, hier hat jemand ein Meme für ernst genommen, oder was? Ja, nicht nur irgendjemand, sondern unsere liebsten Faktenchecker von Korrektiv. Also wir müssen das erklären hier für Radiohörer. Ich meine, wir sind ja heute auch schon beim Stokowski-Artikel des Greifens nach der niedrig hängenden Frucht bezichtigt worden. Was ist natürlich von mir weise. Aber hier, das ist einer der lustigsten Fälle, wie man öffentlich irgendwie sich selber zum Affen machen kann. Also so. Das hier, das linke, ich weiß nicht, ist es euch schon aufgefallen, welches von den beiden echt ist? Und es gibt ja so einen Spruch, man soll keine Blätter Papier in die Kamera halten. Ach was. Ja, für die Leute, die nicht. Kann was aufschreiben, ne? Für die Leute, die nur zuhören. Wir sehen hier die Greta Thunberg, die quasi ein Schild vor sich hält und auf der einen Seite steht: Ich verdiene mich an eurer Blödheit dumm und dämlich. Und auf der anderen Seite steht: Let Russia strike for climate, Hashtag Fridays for Future. Jetzt könnt ihr ja überlegen, welches das echte ist. Ja. Ich habe ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass die beide gefaked sind. Weil dieses Let Russia strike, das klingt so nach Lass es Bomben regnen oder so. Naja, das machen diese linken Aktivisten noch öfter mal, dass sie irgendwie Strikes von Bomber Harris zum Beispiel oder so. Aber wir können froh sein, dass wir Korrektiv haben, weil eine Bilderrückwärtssuche zeigt, das Plakat, das Thunberg hochhält, wurde manipuliert und ein anderer Text eingeführt. Ach was. Genau, ich dachte schon, sie wäre Weltmeisterin in Text, der krumm auf ein Blatt Papier gedruckt ist, so halten, dass er gerade erscheint. Ja. Irre, ne? Das ist kein neues Phänomen. Eine Google-Bilder-Rückwärtssuche zeigt, dass die Aufschrift auf dem Plakat im gleichen Foto seit Mai schon häufiger verändert wurde, um die 16-Jährige zu diffamieren. Irgendwo heißt es auch noch, dass manche User haben, einige Nutzer reagierten mit wütenden Smileys auf die Fälschung. Also ihr könnt euch vorstellen, wie krass die Lage war. Ja? Da muss man reagieren. Wenn Leute wütende Smileys benutzen, ist das Vierte Reich nicht mehr fern, denke ich. Ja, das ist so, unsere Bewertung ist am Ende natürlich noch zusammengefasst. Völlig falsch. Das Bild wurde manipuliert. Der Text auf dem Plakat ist eine Fälschung. 5 von 5 Pinocchios. Großartige Conclusion. Es erinnert mich an Snobs, die jetzt anfangen, irgendwelche Satire-Seiten unironisch zu fact-checken. Im vollen Bewusstsein, dass es Satire-Seiten sind. Okay. Und was kommt dabei raus? Ja, dass die halt Narrative propagieren, die politisch problematisch sind und Leute in gewisse Art und Weise radikalisieren würden. Was auch sonst. Ne? Ja, Satire oder so ist ja nicht von extremer Ideologie zu unterscheiden manchmal. Ja, mittlerweile, wer weiß. Na, ist ja. Realität ist ja teilweise nicht mehr von Satire zu unterscheiden. Das auch. Ja, hier die Franziska, die scheint sich zu trollen, beziehungsweise sie hat gesagt, sie möchte nicht den Vorsitz der Partei haben oder so, oder nicht sich als Kanzlerin bewerben in der Doppelspitze, sondern zur Not, wenn sie wirklich ihre Arbeit als Plagiat bewertet bekommt, dann lieber sich richtig trollen und auch abhauen. Ja, finde ich ja relativ ehrenhaft, also ist irgendwie zumindest nicht irgendwie zu frech oder so. Ja, aber ich glaube, ihr geht der Arsch auf Grundeis. Ich glaube, ihr geht der Arsch auf Grundeis. Ja, aber guck mal, sowas sagst du nicht, wenn du nicht weißt, dass es eng werden wird. Also, das meine ich, ja. Also, ja, soweit ich weiß, ist sie auch von ihrer Story nicht abgerückt, ne, mit diesem amerikanischen Zitierweise, ne, was sie erzählt hat. Also, vielleicht weiß sie halt einfach mehr als wir, will ich damit sagen. Ne? Also, so ein Move erscheint mir nicht anders motivierbar, also für mich. Dass es eine Art Bewerbung ist jetzt schon mal, dass du was anderes suchst, wenn ich weiß. Das ist hier nochmal wieder ein Update aus der Reihe Journalisten und Beziehungen zur Polizei. Wir haben ja schon ein paar Mal so Sachen irgendwie gehört, dass man sich auf die Sachen da nicht verlassen könne oder so, aus irgendwelchen Gründen, weil es alles rassistisch ist oder so. Und jetzt schreiben hier die Deutsche Journalistenunion, heißt das, glaube ich, in Verdi, es gebe zu viele Ungenauigkeiten. Markus Engert sieht die Polizeipressestelle nicht mehr als privilegierte Quelle. Also ja. Dabei haben wir doch extra diese korrekte Sprache so. Wenn so ein Polizist formuliert, das hört man ja. Glauben wir eigentlich überhaupt noch irgendwas, ist die Frage. Weil wenn wir das nicht mehr glauben, was die Polizei schreibt, was müssen wir dann noch in Frage stellen? Die Sportergebnisse? Übrigens, hast du gesehen, Chris? Frankfurt hat dominant gewonnen gegen Hoffenheim. Nee, ich hatte hier gerade noch gute Laune. Nee, Russia. Es geht. Und die Fortuna hat auch gewonnen. Was ein Wochenende. Ja, hier sehen wir eingeblendet den Diskussionsentwurf für den neuen Medienstaatsvertrag. Hier eine Version aus dem Saarland, aber das ist ja egal. Wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, das sind einfach nur ein paar allgemeine Hinweise hier. Was ist denn so eine Synopse? Ja, also es ist eine, hier, du siehst diese Nebeneinanderstellung, es gibt unterschiedliche Versionen und die Version auf der ganz rechten Seite ist das, was gemacht werden soll, und die Version auf der ganz linken Seite ist das, was bereits jetzt im Gesetz steht. Das für uns Wichtigste ist bei, wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, genau bei den Begriffsbestimmungen, wenn was nicht als Rundfunk gilt, da hatten wir ja schon mal hier drüber gesprochen, wo das Ganze in Stein gegossen wurde, da gab es noch ein paar Ausnahmen, was im Sinne dieses Staatsvertrages kein Rundfunk ist. Ja, also es geht darum, ob man Rundfunklizenzen braucht für Streaming-Angebote und solche Sachen. Ja, da hat er auch so ein gewisser Drache, hatte da auch eine Rolle gespielt, glaube ich. So, das ist noch ein bisschen weiter unten, das siehst du direkt, weil da ist einfach alles durchgestrichen. Das sieht aus wie mit einer heißen Nadel reingestrickt, das habe ich schon mal gesehen. Tja, ich kann es leider gerade selber nicht öffnen, weil Wayback-Maschine gerade schon wieder bei mir rumzickt. Ja, durchgestrichene Stellen hast du gesagt, oder was? Ob du was findest. Ja, ich muss gerade im anderen Browser das öffnen. Ich glaube, wir sind schon vorbei, wenn ich das ganz ketzerisch sagen darf, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich hatte mir das auch angesehen. Oh, hier. Nee, die Sachen kommen nachher unter Bagatellfunk wahrscheinlich, worauf er hinaus will. Aber ich finde diese Sachen. Seite 13. Produktplatzierung und so das ja hier, auch. Das hier ist schon richtig. Programmbouquet, die Bündelung von Programmen und Diensten digitaler Technik. Rundfunkähnliches Telemedium. Das ist ja schon das. Medienplattform ist jeder Dienst, soweit der Rundfunk, bla bla bla, einem von Anbietern bestimmten Gesamtangebot zusammenfasst. Da kommt irgendwann, glaube ich, der Krempel, der uns interessiert. Ja, auf welcher Seite bist du jetzt? Ich sehe die Seitenzahl gerade nicht. 9, glaube ich. Ja, noch weiter. Seite 13. Ah, okay. Go, go, go. Okay. Ja, allgemein geht es ja hier darum, dass der Medienstaatsvertrag ausgeweitet wird, weil auch Internetangebote halt unter diese Rundfunkregulation fallen sollen. Das und da ist natürlich die Frage, was gilt als Rundfunk? Oder? Da hatten wir uns beispielsweise schon die Frage gestellt, zählen wir hier, wie wir das machen, theoretisch darunter? Meine Meinung war ja schon von Anfang an ja, aber da gab es noch so ein paar Ausnahmeregelungen. Aber diese ganzen Ausnahmeregelungen, die sind gestrichen worden. Noch 2 Seiten runter, bitte. Sei denn, du willst hier da zu was sagen, konkret. Okay. Ja, das muss ich alles nochmal, also muss ich mir alles nochmal durchlesen, weil diese paar Sachen, die da ja, irgendwie rumgelaufen sind. Es waren einige Änderungen, aber das hier fängt es an, interessant zu werden. Es waren vorher waren ein paar Sachen. Und also das ist ein etwas längeres Dokument, hier möchte ich eigentlich auch nur hier drauf eingehen. Erwähnenswert ist noch einige Werberichtlinien, was Werbung machen darf und was Werbung nicht machen darf. Das ist aber hauptsächlich fürs Fernsehen relevant, aber wird relevant, wenn man als Rundfunk gezählt wird, als Internetangebot. Ne? Und vorher gab es die Regelung, kein Rundfunk sind Angebote, die weniger als 500 potenziellen Nutzern zur zeitgleichen Empfang angeboten werden, zur unmittelbaren Wiedergabe aus Speichern von Empfangsgegeben bestimmt sind. Ja, das ist technisch. Ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen. Das ist rausgenommen worden. Nicht journalistisch redaktionell gestaltet sind. Oder das Einzige, was geblieben ist, aus Sendungen bestehen, die jeweils gegen Einzelentgelt freigeschaltet werden. Naja, aber nicht wirklich, weil dafür haben sie ja diese Bagatellfunksache eingeführt, die irgendwann noch kommen müsste. Ja, das heißt gesagt, im Endeffekt, wir müssen das zumachen, oder was? Nein, das gibt jetzt noch diese Bagatellfunk-Paragraph, der ist neu, da wurde das quasi hinverschoben. Okay. Da frag mich nicht, wann das hier kommt. Das müsste irgendwann kommen. Wie die betrachten uns als Bagatelle. Ja. Das ist auch 25. Na, das ist mir doch gleich. Na ja. Hörfunk im Internet. Ja, hier haben sie jetzt dieses Ding mit der geringen jetzt Bedeutung für individuelle und öffentliche Meinungsbildung. Was auch immer das bedeuten soll. Also. Ich meine, das würde ja bei uns wahrscheinlich auch nicht zutreffen, es sei denn, wir argumentieren, dass uns so wenig Leute gucken, dass es eine geringe Bedeutung hat, keine Ahnung. Naja, aber im Monatsdurchschnitt weniger als 20.000 Zuschauer, da sind wir eigentlich schon durch. Ja, im Prinzip also, schon, ja. Ja, wie gesagt, das mit der öffentlichen Meinungsbildung, aber der Grund, warum sie das verboten haben. Aber es hat auch wieder die Frage, ob das jetzt, was jetzt gleichzeitige Nutzer erreichen bedeutet, jetzt im Nachhinein oder potenziell, ne, das ist ja vielleicht auch mal wieder so ein Ding. Es geht ja grundsätzlich nur um Streaming, es geht nicht um Konserve, also eigentlich könnte das auch wieder passen, man müsste das klären, ob das, weil wenn wir, wenn es nur um den Stream geht, haben wir natürlich weniger als 20.000 Zuschauer im Monat. Ja, es ist immer die Frage, ob das kombiniert ist oder sowohl, also entweder oder so, ist halt auch noch eine Frage, ne, also. Wenn Sie jetzt sagen, nach Nummer 1 das so, ist das jetzt zulassungspflichtig. Und maximal, also zu unserem Nachteil so zu sehen. Ja, ich habe ja aber von Anfang an gesagt, auch in der ersten Variante fand ich, dass wir schon darunter gefallen sind. Wenn man es böse auslegt und jetzt ist es, hat sich da nichts geändert. Es ist an sich sogar noch genauer geworden. Weil die Ausnahmeregelung halt. Ja, aber wie gesagt, das mit den 20.000 Zuschauern, wenn da klar würde. Im Durchschnitt der letzten 6 Monate. Aber wenn es da um live geht. Hier steht also, gleichzeitig. Ja, eben, das meine ich ja. Oder vorwiegend im Vorführen und Kommentieren eines Spielens oder virtuellen Spiels. Ja, dafür haben sie das nämlich hier reingepackt, für die Gaming-Streamer. Für den Drachenlord. Er ist derjenige, hör doch auf. Ja. Ja, Funkprogramme. Keine Ahnung mehr. In dem Zulassungsantrag Name und Anschrift des Antragstellers Programminhalt, Programmkategorie, Programmdauer, Übertragungstechnik, geplant und Verbreitung. Ja, man merkt halt mal wieder, dass es ist immer noch Humbug. Dieses ganze Zeug, also, aber jetzt wollen sie halt die Dingsbums hier raus haben, hier irgendwelche Gronks und so, damit die sich nicht mehr beschweren, öffentlichkeitswirksam, weil es gibt schlechte PR und ja, allen anderen kann man dann wieder mit der Scheiße hier irgendwie drohen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die anderen Sachen ersatzlos weggefallen werden, das ist jetzt halt dieses neue Ding hier mit dem Bagatellfunk, aber ja. Ah ja, aber wenn wir Ärger kriegen, machen wir es halt wie andere schlaue Leute. Dann hängen wir einen Zettel an irgendwie einen Kleiderbügel und schreiben die BLM und uns verboten zu reden. Und dann können die Leute sich die Artikel, wir scrollen die dann einfach so durch. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, wir fallen zwar unter die Definition, aber das wird auf gar keinen Fall gegen uns geahndet werden. Allein deswegen, weil wir keine Werbung haben oder sonstige Monetarisierung. Also. Ja, aber ich finde, das hätte man auch ruhig, das hätte man eigentlich als Kriterium. Ja, ist aber nicht so. Gesetz, wenn du Geld damit verdienst, dann musst du dich natürlich an die Regeln halten, die halt dann greifen. Aber wenn man kein Geld damit verdient und einfach seine... Ja, und vor allen Dingen, was macht den Rundfunk denn zum Rundfunk, wenn die Leute irgendwie ihre Meinung darin äußern? Dann soll das zum Rundfunk machen, oder was? Das ist ja noch schlimmer eigentlich als... Ja. Das ist noch schlimmer. Im Endeffekt ist nur das gefährdet, was halt sich auch kritisch äußern könnte. So ein Streamer, der sagt, wie gut er das Spiel oder nicht findet. Das ist egal. Aber also wie es da steht, es darf halt nicht signifikant beitragen zur Meinungsänderung. Ja, da sehe ich auch dieses Projekt von dem Herrn Grell, was wir letztens besprochen haben, irgendwie. Naja, das verbreitet ja nur Fälle. Nur geringe das macht Bedeutung jetzt mit für die individuelle und öffentliche Meinungsbildung entfalten. Ich bin auch enthaltsam, was soll das? Ja, das darf nur die SPD weiterhin mit Medienhäusern. Tja, kommen wir zur DSGVO. Und zwar, hier haben wir einen Bericht von einer Konferenz. Welche war das jetzt? War das jetzt die Black Hat oder... Ja, die Black Hat-Konferenz in Las Vegas. Da laufen ja einige sicherheitsrelevante Konferenzen im Moment. Und da wurde mal wieder so ein typischer Owning-Talk gehalten, ja, wie halt die DSGVO quasi ausgenutzt werden kann, um an Daten zu kommen. Ja, weil halt viele Leute einfach mit ihrer DSGVO-Compliance einfach auf standardisierte Systeme setzen, es da mit der Genauigkeit nicht so genau halten. Hier wurde ein Fall einfach mal durchgespielt, einer von verschiedenen, wo der Typ, der den Vortrag gehalten hat, einfach die Identität von einer Freundin von ihm übernommen hat, einfach einen neuen E-Mail-Account genommen hat, Bilder und Daten von ihr genommen hat und quasi überall Informationen bekommen hat von Firmen. Und teilweise auch Informationen von Firmen, wo eigentlich gar keine Geschäftsbeziehung bestanden hat, aber die hatten trotzdem irgendwie Daten. Und ja, einfach nur eine Schwachstelle der DSGVO, explizit im englischsprachigen Raum. Da ging es auch drum. Ja. Und warum besonders im englischsprachigen Raum? Natürlich bei also, sowas wie, wenn man an irgendwelche komischen Daten, Dating-Portale oder irgendwie Special-Interest-Webseiten so eine Datenschutzanfrage stellt und dann halt herausfindet, dass, was weiß ich, der ihr Partner oder sonst irgendjemand Kunde da bei dieser Webseite ist. Ja, das wurde als ein Szenario genannt, was beispielsweise auch negative Konsequenzen haben könnte. Ja. Ja, das Problem ist ja im Endeffekt, dass diese Selbstauskunft, dass da nicht genug geprüft wird, ob die Leute überhaupt die Leute sind, die diese Selbstauskunft haben wollen. Das ist ja nicht nur ein Problem im englischsprachigen Raum, das ist bei allen Problemen. Ja, aber bei dem Test hat es sich explizit auf den englischsprachigen Raum bezogen. Und ich glaube, es ist ja auch so, dass man eh in fast allen Sprachen die Anfrage eh senden kann. Ja, aber das weiß ich gar nicht. Wenn ein deutsches Unternehmen, muss ein deutsches Unternehmen eine rumänische Anfrage beantworten, wenn die auf Rumänisch ist. Ja, ist doch egal. Es kann auch aus Deutschland sein, einer, der irgendwelche Daten rankriegen will. Also, ja. Das ist halt ein Thema, was diese Leute wahrscheinlich noch gar nicht genug bedacht haben. Dass du ja irgendwie auch das feststellen musst, ob die Leute, die da was anfragen, überhaupt berechtigt sind, diese Anfrage zu bekommen. Also ansonsten ist es ja auch ein Datenschutzverstoß. Das ist ja gerade das Ding. Ganz genau. Und das ist halt mit dem Datenschutz schwierig, ja, sich an alle Datenschutzsachen zu halten. Da gab es jetzt, glaube ich, ja auch irgendeinen Fall von, was war das? War das eine Polizei? Bei der Polizei oder bei der Armee? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo irgendjemand Dienstakten hochgeladen hat von 130 Leuten, Klarnamen und Dienstgrade und sonst was. Und das hat er halt in Klartext hochgeladen. Ich gehe mal davon aus, über WhatsApp oder irgendwie sowas. Oder Facebook oder was weiß ich. Um es jemandem zu schicken. Naja. Und das ist auch ein Datenschutzverstoß. Und ein Geheimnisverrat. Und Geheimnisverrat gegenüber ausländischen irgendwas. Ja. Ist ja nicht nur ein Datenschutzverstoß. Also sollte man sehr vorsichtig sein mit diesen ganzen Sachen. Deswegen mag ich WhatsApp zum Beispiel gar nicht. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Security-Konferenzen und da kommen halt ganz viele Owning-Talks raus und das fand ich eine Variante, die ist ganz interessant gewesen. Man baut im Endeffekt einfach so einen ganz billigen Computer zusammen aus verschiedenen Komponenten, die mittlerweile einfach sehr stark sind und sehr günstig und überall verfügbar und standardisiert und leicht zu benutzen. Und man kann quasi einen kleinen Computer mit verschiedenen Antennen und Modulen in einem Paket zusammenbauen und das an eine Firma schicken und dann das so koordinieren, dass man quasi dann mit einer sehr großen Antenne im Gebäude ist und das WLAN von dem Gebäude übernehmen kann oder Sachen auslesen kann. Alles, was mit Funkwellen, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Angriffsvektoren. Und das fand ich einfach nur eine sehr charmante Sache. Einfach so einen kleinen Computer bauen, so einen kleinen Spionagecomputer, den hinschicken, wenn man die Sendungsbenachrichtigungen bekommt, ja, das Paket ist ausgeliefert worden, dann über Handy das Signal schicken, wenn das Empfang hat und dann kann der kleine Raspberry Pi oder was auch immer da ist, anfangen zu arbeiten und kann, ja, ne, finde ich sehr interessant. Was soll der dann machen? Mobilfunk, WLAN-Passwörter ausspähen und solche Sachen oder was? Alles, was möglich ist. Und vor allem, weil die viele Sicherheitsmaßnahmen so im Äußeren des Gebäudes sind, ne, dass die halt darauf abgelegt sind, dass man sich überhaupt gar keinen Zutritt verschaffen kann, sind die Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Gebäude oftmals halt laxer. Auch, ja. Also von außen mit einer Antenne irgendwie WLAN-Sachen ausspionieren zu können, da ist das Signal einfach nicht stark genug. Da ist der Router im Haus, ist stärker. Du musst das Signal ja irgendwie überspielen. Ja, es muss ja stärker sein, dass sich das Gerät überhaupt mit dir verbindet, wenn du zum Beispiel die WLAN-Passwörter rausfinden willst, ja, und solche Sachen. Ach ja, hier haben wir einen lustigen Fail, und zwar Verizon und Tumblr. Tumblr hat ja vor kurzem eine neue Policy geschaltet, dass die keinen Pornos mehr oder keine Erotika oder anderen Adult Material auf ihren Seiten haben wollen. Daraufhin ist die Popularität der Seite ziemlich in den Keller gerutscht, würde ich jetzt mal behaupten. Und ist das nicht schon 3 Jahre her oder so? Bitte? Ist das nicht schon 3 Jahre her oder so? Ja, so lange nicht, aber das wurde angekündigt, genau. Und es gab einen Stichtag. Achso. Vielleicht ist der jetzt durch. So, und jetzt ist es so, dass es niemanden gibt, der Tumblr kaufen will. Eine Zeit lang wollte ein, ich glaube, Pornhub oder irgendwen hat gesagt, ja, vielleicht haben wir doch Interesse. Aber da Tumblr weiterhin die Policy fahren will, wir haben mit solchen Adult-Entertainment-Sachen nichts zu tun und wir wollen auch in der Zukunft nichts zu tun haben, wurden die jetzt für weniger als ein Zehntel des Kaufpreises, der beim letzten Transaktion gezahlt wurde, an WordPress verkauft. Ja, ein Cube von WordPress. Also für 10 Millionen oder sowas wurde es jetzt verkauft, 20 Millionen. Vorher war es mit einer Milliarde taxiert. Ja, ne? Klasse. Ah, ich hoffe, ich habe die Proportion der Zahlen jetzt. Ich gucke gerade mal nach. Ja, war ungefähr richtig. So, hier geht es um die Audiovisual Media Services Directive. Das ist Teil der European Digital Single Market Initiative, wo ja auch die ganze Artikel 13 Angelegenheit eine Rolle gespielt hat. Das war die Copyright-Teil. Und die Audiovisual Media Services Directive, das ist quasi sowas wie der Medienstaatsvertrag, was wir vorhin hatten. Ist ja jetzt im letzten Jahr endgültig beschlossen worden, obwohl er schon seit 2014, glaube ich, endgültig in der Endfassung fertig war. Und interessant ist es, dass die Änderungen am Staatsvertrag auch teilweise auch darauf zurückzuführen sind, weil ja das nationale Recht mit dem EU-Recht harmonisiert werden muss. Aber wir haben das meiste davon schon sowieso implementiert. Aber England beispielsweise hat sehr wenig davon implementiert. Und sowas wie, Social Media Companies müssen irgendwie Strafe zahlen, wenn die irgendwelche Sachen nicht machen, sowas wie im Jugendschutzbereich oder sowas. Ja, das kennen wir hier ja schon seit längerem, aber das ist in England halt noch nicht so weit. Und trotz der ganzen Brexit-Angelegenheit wird es wohl jetzt so kommen, dass dieses Audiovisual Media Services Directive noch in nationales Recht umsetzen werden und auch nach Brexit dann weiterführen werden. Und das sorgt ja gerade für sehr viel Missmut. Ja. Und da spielen die ganzen Sachen natürlich auch wieder eine Rolle. Wie sieht das aus mit Diversity und Inclusion und welche Worte darf man sagen und welche Worte darf man nicht sagen? Und hier haben wir jetzt die Audiovisual Media Services Directive und eigentlich hätte ich das gar nicht einreichen müssen. Einfach eigentlich nur, um es zu sagen, das ist ein Teil von dieser ganzen EU Digital Single Market Angelegenheit. Da kommen ja auch noch das EU Privacy Law kommt auch bald noch. Ja, und noch ein paar andere Sachen, auf die wir uns einstellen können, die ähnlich interessant werden wie die ganze Copyright-Angelegenheit. Shooting, Bomb, Trump, Advertisers, Blacklist, News Stories Online. Ja, das ist eine etwas größere Story gewesen, die ich relativ wichtig fand. Es geht im Endeffekt darum, dass eine der großen Werbefirmen, die unter anderem die Real-Time-Bidding-Services anbieten. Also wenn du eine Webseite aufrufst, dann wird in ein paar hundert Millisekunden findet quasi im Hintergrund eine Auktion statt, welche Werbeagentur bei dir die Werbung schaltet. So, ja. Und wie viel dafür bezahlt wird natürlich auch von dem, der die Werbung schaltet. Und die haben jetzt quasi eine Liste, nicht veröffentlicht, aber an ihre Partner rausgegeben mit bestimmten Begriffen, die bitte nicht mehr genannt werden sollen. Ja, und wenn man sich die Sachen anguckt, ist die Liste halt schon teilweise sehr komisch. Ach, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo das... wenn du ein bisschen runterscrollst, dann müsste, glaube ich, auch eine Liste sein mit den Worten, aber ich bin mir nicht sicher, ob die im Archiv gelandet ist. Hier haben wir eine WordCloud, Bomb, Shooting, Attack, Dead, Trump, Terror, Drugs. Terrorbombe, ja. Anschlag, das ist ja schon länger, ne? Dass sie danach suchen. Na, Mensch, ich glaube, da war das nicht. Ja, auf jeden Fall sind es Worte, die mit Terrorismus zu tun haben, Worte, die mit Kriminalität zu tun haben. Alles, was irgendwie negativ auf irgendwelche Werbepartner ausstrahlen könnte. Ja, um diesem Effekt vorzubeugen, dass man irgendwie ein Video sieht, wo irgendwer, ein Terrorist, irgendwas macht und dann läuft da, was weiß ich, Werbung von einem Werbepartner, der es nicht da haben will. Ja. Und da die davon ausgehen, dass alle Leute von Fidelity das nicht haben wollen, gilt das quasi als Blacklist. Ja. Die gesamte Liste ist nicht so ganz frei verfügbar, sondern halt nur in Auszügen. Die Wall Street, ich weiß nicht, ob das Wall Street Journal das jetzt mittlerweile veröffentlicht hat. Aber finde ich interessant, ja. Und dazu kann man auch sagen, alles, was wir hier sagen, wird ja auch im Hintergrund transkribiert. Sonst könnten diese automatischen Untertitel nicht erzeugt werden. Und da werden diese Word-Filters auch benutzt. Ja, und Fidelity ist eine Werbefirma, die das benutzt, die da relativ offen mit umgeht. Aber es gibt halt auch andere Firmen, die mit NGOs beispielsweise auch zusammenarbeiten, um zu gucken, welche Richtlinien könnten wir da implementieren, um brand safe zu sein. Brand Safety ist Thema Nummer 1. Auf jeden Fall, wenn du bei Google Werbung schalten willst, gibt es schon relativ viele Möglichkeiten, da Abstufungen irgendwie jetzt festzulegen, was du willst und was du nicht willst. Ganz genau. Aber hier reden wir direkt von einer Blacklist, die über alles andere läuft. So. Und die ja auch teilweise in Benutzung ist. Ja, hier haben wir einen interessanten Fall. Und zwar haben wir einen Overstock-CEO. Das ist von CEO von einer Finanzfirma. Das spielt hier eine geringere Rolle. Und zwar, der hat vor kurzem ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, bei dieser ganzen Jeffrey Epstein-Angelegenheit, das ist alles noch viel schlimmer. Das hat was mit politischer Spionage zu tun und so weiter und so fort. Und da wird bald noch sehr viel mehr rauskommen. Er meinte, er hat halt mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet im Umfeld von irgendwelchen Firmen, um halt da Ermittlungen zu tätigen. Aber es wäre da gar nicht um irgendwelche Strafverfolgungsaktivitäten gegangen, sondern halt um Industriespionage im weitesten Sinne. Allerdings im Zusammenhang mit staatlichen Stellen. So. Ja, und daraufhin ist erstmal der Aktienkurs seiner Firma 40% in den Keller gekracht. Das hat auch nicht wirklich was mit irgendwelchen Fundamentaldaten zu tun, sondern es hat wirklich nur was damit zu tun, weil es halt auch kontrovers ist, ja, und Brand Safety spielt auch bei Aktien eine Rolle, sage ich mal einfach dazu. Und einfach eine interessante Sache, diese Epstein-Angelegenheit, ja, ich meine, er ist ja jetzt gestorben letzte Woche. Vielleicht hat es ja irgendwer noch nicht mitbekommen, vielleicht ist ja irgendwer unter irgendeinem Stein, aber alleine dadurch ist ja die Epstein-Story jetzt weltweit bekannt und ja, ich finde das wirklich faszinierend, weil Epstein ist vor ein paar Jahren noch quasi eine der krassesten Stories gewesen, über die keiner Bescheid wusste und heutzutage kennt jeder den Namen Jeffrey Epstein. Ja, da kommt gleich auch noch was zu. Aber nur kurz. Ach ja, hier, Autopsie bestätigt Epstein's Suicide, da geht's halt für Leute, die unter einem Stein gelebt haben, da geht's um ein riesiges Netzwerk von Kindesmissbrauch, Menschenhandel im internationalen Umfeld, Privatjets, Milliardäre, Erpressung, die nie irgendjemand nachweisen konnte und die Person ist jetzt gestorben, im Gefängnis, unter sehr seltsamen Umständen, obwohl sowas eigentlich nicht passieren dürfte. Was jedem klar ist. Beide Wärter sind eingeschlafen. Come on, ey. Also entweder haben sie ihm gesagt, so mach du mal, oder es ist irgendwie, keine Ahnung, haben sie ihn rausgeholt oder so. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Weiß ich nicht. Also die ganzen Details sind müßig, die nochmal alle runterzurattern, aber da sind einfach so viele Sachen gleichzeitig schiefgegangen, dass niemand glaubt, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Kinderschänder, ja. Oder so, der soll sich eben umbringen oder so. Vielleicht ist das dann so, keine Ahnung. Ja. Es hat auch gut Geld geboten, wie gesagt. Wer weiß. Niemand weiß das. Tja, und weil dieses Thema so delikat ist, hier kommen wir jetzt zu ShareBlue. ShareBlue ist quasi eine Sache, die hat was mit Media Matters zu tun, ist eine Ausgründung von Media Matters. Ja, und die sind ja die Fact-Checkers Journalisten mit Haltungen in Amerika par excellence. Und ShareBlue ist quasi die berät Werbepartner und andere Leute mit Medienstrategien. Ja, irgendwelchen Celebrities, irgendwelchen, also Politiker, Celebrities, Journalisten. So. Und die haben ein System, das nennt sich das sogenannte Stalwart-System. Und in diesem Stalwart-System sind halt Politiker, Journalisten und andere Influencer, Stars, Sänger, Sportler, was auch immer. Und die werden halt medial geschult von denen und denen wird eine Medienstrategie vorgegeben. Und man sieht halt einen ziemlich klaren Bias in der Medienstrategie, die den Epstein-Fall hier angeht. Hier einerseits natürlich vernünftige Sachen hier, zum Beispiel hier, do not deny the possibility of foul play. Also man soll nicht ausschließen, dass es halt, dass halt foul play stattgefunden hat. Do not excuse Epstein of his potential crimes or doubt the validity of his guilt. Also man soll auch nicht anzweifeln, dass jegliche Anschuldigungen gegen ihn irgendwie nicht gerechtfertigt wären. Do not link to the current court documents regarding Epstein or use them in constructing your argument. Was das, und hier fängt es an, wirklich blöd zu werden. Also man soll explizit nicht auf die Daten hin, auf die Dokumente, die veröffentlicht wurden, also beispielsweise einen Tag, bevor er gestorben ist, wurde nochmal ein sehr, sehr großer Teil von Dokumenten veröffentlicht, wo auch sehr viele Namen drin vorkamen, die verstrickt waren in verschiedene Angelegenheiten. Und hier wird explizit gesagt, auf gar keinen Fall dahin verlinken. Und was man machen soll, man soll Sympathie zeigen, ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab, man soll auf jeden Fall das ganze Thema wieder auf Trump lenken und da soll man auf den Talking Point Subject 14C, ja, da wird auf ein Handbuch hingewiesen, wo bestimmte Talking Points, ja, Trump ist bla, Trump ist dies, das ist das und das ist Talking Point 14C, soll man da am besten benutzen. Ja, und ja, also Trump muss man auf Trump hinlenken und ja. As always, Rollcon als letzter Tipp. Und Rollcon ist quasi ja, mit Sock Puppet Accounts die Gegenseite parodieren oder anstacheln. So. Ja, und das ist halt interessant. Und nochmal, das ist eine Medienberatungsfirma, die Medien und Training gibt halt für irgendwelche Stars, irgendwelche Celebrities. Ja, einfach nur, damit die nicht irgendwie irgendwelche Kontroversen verursachen. Ja, wenn man irgendein Sternchen hat, ja, irgendein Hollywood-Star, irgendein Sänger, der will halt keine schlechte Presse haben, der hat halt einen Medienagenten, der sagt, okay, worüber soll ich jetzt besser nicht reden und nicht, und die kriegen ihre Informationen von solchen Firmen. Ja, und da bitte hier, weise nochmal drauf hin, Talking Point 14C, immer auf Trump lenken. Klasse Angelegenheit. Oh, falsche Polizistin nahm offenbar an echten Einsätzen teil. Ja, das ist auch wieder ein Fall, so wie der Fall vorhin mit der Stellenanzeige, der sich einfach liest und das ist immer abstruser. Ja, also das ist wohl eine Transperson gewesen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob jetzt, wie, also ich habe jetzt kein Foto gesehen, aber es wird mehrmals in dem Artikel wird halt auch drauf eingegangen, dass es auf jeden Fall eine Transperson ist. Ob Mann oder Frau, weiß ich jetzt nicht, aber das ist dann ja sowieso relativ, denke ich. Ja, mal. Die transiert zum Polizisten, oder wie? Nee, also sie ist, Moment, sie, er, so soll die 22-Jährige, also sie identifiziert sich wohl als Frau. Ja, also der Punkt ist der, dass die Dame angehalten wurde von Zivilpolizisten und bei ihr wurden Drogen gefunden. Dann wurden verschiedene Polizeiutensilien bei ihr gefunden und Polizeiuniformen. Und nicht irgendwelche Replikas, sondern echte Polizeiuniformen. Echte Teile von verschiedenen Polizeidirektionen, aber auch ganze Uniformteile. Sie hat auch selber ausgesagt, dass sie an Polizeieinsätzen in der Vergangenheit teilgenommen hat. So, was auch sehr bedenklich ist, weil sie ist selber überhaupt gar keine. gar keine Polizistin. Warum die polizeibekannte Transperson unter Führungsaufsicht des LKA steht und was für Sexualdelikte sie in der Vergangenheit begangen haben soll, war zunächst unklar. Eine entsprechende Anfrage bei der Polizei blieb bis Montagabend unbeantwortet. Ja. Ne? Also so eine Dame läuft bei irgendwelchen Polizeiaktionen mit in offizieller Polizeiuniform und ja, also ich weiß jetzt wirklich überhaupt nicht, was das Ganze für einen Hintergrund hat. Ja, das Ganze hört sich schon verrückt genug an. Aber es gibt verschiedene komische Delikte, die sind irgendwie nicht so teuer. Zum Beispiel ist es irgendwie, wenn du den Blaulicht aufs Auto setzt und irgendwie zu McDonald's heizt oder so, dann kostet das wegen dem Blaulicht, glaube ich, nur 20 Euro oder so. Das ist ganz komisch. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, dass er Attrappen benutzt hat. Da ist auch die Frage, da wird nicht nur die Ärger bekommen, sondern halt auch irgendwelche anderen Leute, wie ist sie halt an dieses Equipment bekommen? Ja, weil das nicht so ganz frei erhältlich ist, zumindest nicht alles. Ja, und nochmal, die ist halt Polizei bekannt, ja, ist mit Drogen aufgegriffen worden. Sie hat sie hat gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetze in der Vergangenheit schon verstoßen und gegen verschiedene Sexualdelikte begangen, steht unter Führungsaufsicht, also ist eigentlich, ja, und dann hat sie noch irgendwie sich als Polizistin ausgegeben und hat an Polizeisachen teilgenommen, allerdings nur nach eigener Aussage. Vielleicht hat sich da jetzt ja was Neues ergeben bei. Ja, in Afrika ist es offensichtlich so, also da flüchten ja auch die Leute teilweise von den Ländern hin und her, dass die Hilfsorganisationen oder die Leute, die Hilfe leisten, die ihre Hilfe davon abhängig machen, dass die Leute ihre biometrischen Daten hinterlegen und die auch freigeben zur Benutzung und so weiter. Und es wird vermutet, dass da ja über diese Daten ja sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen versucht wird und solche Dinge. Und die Leute werden da offensichtlich von den reichen Leuten sozusagen, von den Firmen, die sich das leisten können, dann ausgenommen, beziehungsweise um ihre biometrischen Daten so ein bisschen gebracht. Das ist natürlich nicht schön, wollte ich mal so gemeldet haben. Ich meine, bei uns sind sie immer ein bisschen vorsichtig mit der Datenerhebung. Sie schreiben hier drin ja, dass irgendwelche Lebensmittel da veruntreut worden, weil irgendwelchen Rebellen dann gelandet sind. Deswegen wollen sie das jetzt machen. Weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, warum die das Geld haben für so einen Datenerhebungskrempel da irgendwie, aber dann quasi da Probleme haben mit dem Nahrungsengpass oder so. Chris, das könnte einfach daran liegen, dass ihnen jemand ein Pilotprojekt sponsert, um ja, das Programm im Feld auszuprobieren, und die Chinesen investieren zum Beispiel viel in Afrika. Ja, das ist wahrscheinlich auch zu Hause machen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für diese wirtschaftliche Dimension von dem Ding, die Mama da gerade angesprochen hat. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was sie damit sollen. Also. Ja, was will irgendein europäischer Konzern mit Daten aus Afrika im Endeffekt oder so? Das sowieso, ja, aber die Staaten könnten natürlich noch Interesse haben, müssen ja nicht nur Firmen sein, ne? Also dass irgendwie auch die Ministerien oder so Interesse haben und sowas. Keinen Gesichtsscan hat zu diesem Fall gebraucht. Das war ein ganz schönes Hin und Her diese Woche. Hier, das ist der offizielle Account von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister von Israel. Und der hat sich berufen gefühlt, sich zu der Einreisesperre für die demokratischen Congresswomen Tlaib und Omar zu rechtfertigen. Und zwar sagt er, dass das ganz klar, es gibt ein israelisches Gesetz, das verbietet die Einreise nach Israel für Menschen, die für Boykotte gegen Israel arbeiten. Genau, und er sagt dazu, genauso wie andere Demokratien sich das Recht rausnehmen, Leute abzuweisen, die das dem Land schaden wollen. Ich erinnere da an die Causa Martin Sellner in Großbritannien. Aber aus dem Westjordan, die können sie sowieso ohne abweisen, glaube ich. Ich komme dazu gleich. Aber also Sie sind im Rest recht, sie im Endeffekt abzuweisen. Und Netanyahu weist im Verlauf halt auch noch darauf hin, dass gerade vor kurzem 70 Kongressabgeordnete in Israel waren und dass das überhaupt kein Problem war. Und dass sie auch die Reisepläne von den beiden Damen bekommen haben und halt gesehen haben, die wollen mit keinem israelischen Offiziellen sprechen, weder von der Regierung noch von der Opposition. Sie möchten nur ins Westjordanland und dort halt mit Organisationen sprechen, die das Existenzrecht von Israel anzweifeln. Dann war es so, dass aber die eine, ich glaube die Frau Tlaib, hat Verwandtschaft im Westjordanland, ihre Großmutter oder im Gazastreifen, ich weiß nicht in welchem davon, und hat das auch als Argument vorgebracht. Und dann hat Israel gesagt, gut, das ändert alles, dann dürfen sie einreisen, aber sie dürfen halt dann, sie reisen dann hier halt nicht als Kongressabgeordnete Tlaib ein, sondern als ganz normale Reisende, die halt dahin möchte. Und dann hat die Frau Tlaib gesagt, nee, dann komme ich nicht. Also Schmierentheater im Endeffekt. Ich habe es auch schon gesagt, aber ich weiß, dass man in Israel normalerweise nicht reinkommt, wenn man einen Stempel aus einem arabischen Land hat. Und du kommst in ein arabisches Land nicht rein, wenn du einen Stempel im Pass hast aus Israel. Mhm. Ganz einfach. Ne? Und das ist ja bei den beiden wahrscheinlich gegeben, ne? Dass irgendwelche Stempel. Ja, gut, ich meine, also Palästina ist ja nochmal ein anderer Fall. Du musst ja nach Israel um. Du hättest ja auch eingelassen, das war okay, ne? Eigentlich finde ich. Man sollte immer einen Dialog führen, aber ich verstehe Israel natürlich, dass sie halt nicht Leute sich ins Land holen wollen, die dann im Land Werbung für Boycott, Divest, Sanction machen. Diesen Zusammenschluss von Linken, der versucht, Israel in ein schlechtes Licht zu rücken. Da fällt dann das Wort Apartheid und so. Ja, zumindest sind dann irgendwelche diese offiziellen Ehren oder sowas, der versagt, das kann ich auch noch verziehen. Normal. Was ist das? Ja, Pepe, alter Freund. Kommen wir nach Hongkong, weil in Hongkong, gut, ich meine, mittlerweile berichtet auch das ZDF über Hongkong, dass da Hunderttausende in der Straße sind, als ob das nicht schon seit einiger Zeit so sein würde, die ganze Zeit. Das Süßeste fand ich ja noch, 1000 Protester, also 1000 Demonstranten hätten den Flughafen lahmgelegt. 1000. Also ja. Ja, vielleicht in der Halle 1000, ja, aber naja. Also der Protest geht immer weiter. Wenn du weiter nach unten scrollst, siehst du noch weitere Bilderchen, wo der Pepe, der ein umstrittenes Hasssymbol ist, oder andere sagen, es ist ein Symbol der Liebe, andere sagen, es ist ein Symbol des Protestes. Ja, ne, der wird jetzt öfters eingesetzt. Da. Analog dazu sind ja auch schon Fahnen aufgetaucht mit dem Don't Tread on Me, gelber Hintergrund und die genau. Also das ist jetzt seit ein paar Tagen das nächste Meme wohl. Also die Demonstranten, die gehen jetzt wohl ein paar Meme-Strömungen durch. Das finde ich auch äußerst sympathisch. Die Don't Tread on Hong Kong-Dinger fand ich auch sehr hübsch. Aber natürlich liegt mir der Pepe immer besonders am Herzen, der kleine süße Frosch. Quark. China and the Difficulties of Dissent. Hier haben wir nochmal einen wunderschönen, etwas längeren Quillet-Artikel, der die Situation in Hongkong und ein paar Punkte in China nochmal zusammenfasst, um einen Kontrast zu geben, was jetzt da überhaupt in Hongkong passiert. Ja, weil was oftmals kolportiert wird, ist, dass es wirklich nur um diese Auslieferungsangelegenheit geht. Ja. Dass die Proteste dadurch ausgelöst wurden, dass ein neues Gesetz erlassen werden sollte, dass Chinesen auch, also dass Hongkonger auch nach China ausgeliefert werden dürften. So. Und verständlicherweise hat das zu Protesten geführt, aber das ist ja nicht nur das Einzige. Ich hatte ja schon ein paar Punkte genannt. Da geht es auch um die Finanzmärkte, da geht es um Arbeitsrechte, da geht es auch um diese ganzen Sachen mit dem chinesischen Social Credit System, was in Hongkong nicht eingeführt werden soll. Aber die Grundlagen dafür werden halt geschaffen und die Menschen vor Ort sehen das. Und also die sind im Endeffekt der Ansicht, dass China sich nicht an den Vertrag von Hongkong hält, nachdem sie erst 2047, glaube ich, 100% alles machen dürfen, was sie wollen. Bis dahin sollten sie quasi solche demokratiefeindlichen Sachen unterlassen. So, und Bald haben wir den 1. Oktober, dann haben wir ja den Jahrestag Chinas. Da wird es riesige Militärparaden geben. Deswegen wird das Militär überall mobilisiert. Und natürlich kann man das als Anlass nehmen, wenn das Militär schon mal da ist, es auch für andere Sachen zu benutzen. Oder die Militärparade reicht vielleicht als Einschüchterung. Oder es eskaliert weiter. Ja, allerdings ist das die Standardsituation jetzt schon seit einiger Zeit in Hongkong. Die haben alle keinen Kommando. Es wird schon Witze drüber gemacht, dass jetzt die beste Zeit ist, um nach Hongkong zu fahren in Urlaub, weil man sich jetzt endlich mal die Hotels leisten kann. So. Aber dieser Artikel ist sehr viel weniger zynisch, wie ich das jetzt dargestellt habe, aber mit sehr vielen anderen Informationen auch ein etwas längerer Artikel. Deswegen Leseempfehlung. Die haben alle Command & Conquer Generals nicht gespielt, scheint mir. Es ist die erste Mission, die zeigt uns, wie das ausgehen wird. Und die zweite. Ja, kommen wir zu einer positiven Nachricht. Und zwar, man hat es jetzt wohl geschafft, gewisse Nanofabriken, wie sie hier bezeichnet werden, was im Endeffekt, ja, das sind im Endeffekt Bakterien produzierende, umwandelnde Mechanismen auf Nanoebene, die gewisse Materialien und gewisse Rohstoffe quasi umwandeln, veredeln oder halt einfach auf Nanoebene einfach umwandeln können. Moleküle beispielsweise. Und die kommen in der Natur vor, die haben meistens einfach einen bestimmten Zweck und machen das. Und jetzt hat man halt wissenschaftlich herausgefunden, wie man A, diese Dinger selber bauen kann, also in der Produktion anregen oder verändern kann, dass sie was anderes produzieren. Was natürlich faszinierend ist, ein weiterer Schritt in diese ganze, wir bauen irgendwelche Maschinen, irgendwelche Nanobots bauen aus der Luft irgendwelche Maschinen zusammen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung, der natürlich noch weit entfernt ist, aber ein wissenschaftlicher, sehr interessanter Durchbruch. Oh, traurige Smileys. Nach den vielen lustigen Pepes ist das aber ein trauriger Anblick. Foto von Mutter Einschule. Erlaubt, hab sie geschrieben. Ja, ansonsten erhält die Direktorin der Grundschulen aktuell ja der vorauseilende Gehorsam oder so. wer es nicht genau weiß und vielleicht auch, wo die Eltern Einspruch erhoben haben, dass Fotos gemacht werden, das ist tatsächlich auch vorgekommen. Die halten sich lieber zurück, die ziehen da lieber die strenge Linie durch und lassen Fotos im Prinzip untersagen. Dann kommt dann 14 Tage später die Profifotografin und macht dann für 79,50 Profifotos von ihrem Kind und dann ist gut. Ne? Also ja, das eigene Kind kann man natürlich weiterhin fotografieren. Ne? Also ja, das können sie ja nicht untersagen. Und in der Schule dann quasi ja dann auch, nur halt eben nicht mit anderen Leuten mit drauf. Also. Dass der Rektor das von sich aus untersagt, finde ich immer komisch. Wenn die Eltern sich da Sorgen machen, ja okay, dann musst du da wahrscheinlich Rücksicht nehmen. Sonst würde ich erst recht, wenn ich es nicht genau weiß, doch eher die freiere Variante suchen. Also ich fand das einfach so komisch. Diese vorauseilende Gehorsam steckt da schon so ein bisschen drin, finde ich. DSGVO. BTFO. Drive-in sex booth proposed for Berlin's historic Tempelhof Airport. Also CNN berichtet hier, dass es im Flughafen Tempelhof in Zukunft Drive-in-Verrichtungszellen oder wie sie das nennen soll, geben soll, die ja, wo dann halt Leute mit Prostituierten hinfahren können und dann da halt Geschlechtsverkehr. Nee, die Prostituierten haben, die sind da schon da. Meinst du? Mhm. Okay. Ja, gut, kann auch sein. Der Satz für den Straßenstrich, soweit ich das verstanden habe. Damit die Mädels halt da sozusagen unter Aufsicht, weil da patrouilliert dann auch bei den meisten Projekten in dieser Art, ich habe ein bisschen nachgedacht, patrouilliert dann Sicherheitsdienst auch. Okay. Und in einer Stadt ist es so, dass die sogar halt pro Nacht zahlen müssen dann. 6 Euro, glaube ich, waren es, um halt diese was weiß ich, Waschräume und Sicherheitsdienst und solche Sachen zu bezahlen. Das ist kann man stehen, so wie man will. Ich meine. In Dortmund haben sie es ja abgebaut, also. Die werden die Gründe dafür gehabt haben, vielleicht fragt man mal nach oder so. Ja, ich habe das aber auch schon, das war schon zu der WM 2006 damals, war das in vielen Städten im Gespräch, solche Dinge halt einzubauen, weil sie dachten, wenn die ganzen Fußballjungs nach Deutschland kommen, wollen die auch mal einen wegstecken. Und dann müssen wir das so organisieren, dass das halt die Frauen auch möglichst geschützt sind. Finde ich eigentlich auch grundsätzlich gut. Ob man das in einem denkmalgeschützten Gebäude irgendwie oder neben ein denkmalgeschütztes Gebäude stellen muss, mit einem großen Park, in dem viele Familien spazieren gehen. Letztes Wochenende war da übrigens auch ein islamisches, öffentliches islamisches Gebet in der freien Himmel. Die Serapatis hat sich da ziemlich aufgeregt, weil da halt Männer und Frauen klar getrennt gesetzt worden sind, unter freiem Himmel, unter Allahs großem Blick, mussten die dann in zwei Gruppen praktisch daran teilnehmen, wo ich mir auch schon denke, wenn du das in der Öffentlichkeit machst, mach das doch mal von irgendeiner anderen Gruppe. So, hier auf den Teil des Parks dürfen nur Männer. Da hättest du aber Spaß. Ja, und ich finde das halt da nicht angemessen einfach. Ja. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Was nächst als nächstes? Verrichtungsboxen am Kölner Dom oder oder was? Ja, das wäre ja gut. Könnt ihr auch einfach einen Euro hingeben und den Kölner Dom kaufen, denn der steht ja in der Bilanz von der katholischen Kirche mit einem Euro drin. Müsste man dann über gewisse Gegenden in Südostasien nicht einfach so ein großes Wellblechdach bauen? Wo die Leute ja mal hinfahren. Aber da hilft, glaube ich, auch kein Sicherheitsdienst dann. Aber da lockt man noch die Voluntary Celibates raus. Aus Bayern, ja, dann. Eine ganze Insel kriegst du auch nicht drunter. Die ziehen dann aus Bayern stay aus. Stay safe, Weltraumaffenzuhörer. Stay safe, lieber Sektschreibende oder so. Halt. Da holt man sich auch keine ansteckenden Krankheiten. Vergesst nie, fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Geht mal wieder in den Wald, ne? Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und nächste Woche sehen wir zu, dass wir den Able DLC bis dahin fertig programmiert haben. Und dann könnt ihr für nur 12,50 Ja, habt eine schöne Woche. Ja, auch so. Angehörige der Weltraumaffen sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Ja, wer ist ausgeschlossen? Angehörige der Weltraumaffen. Angehörige und Angestellte der Weltraum. Wir haben Angestellte seit Neuestem. Also vorsichtshalber. Ich wusste es doch, der Chris hat eine Praktikantin. Aha. Wo ist der Ausgleich? Den haben wir doch auch bezahlt. Lasst euch nicht eure Familie zerstören. Vom bösen Kulturmarxismus. Blut ist dicker als dünnes Bier mit. Und denkt dran, die Katzen zu streicheln, die euch begegnen. Zimmer aufräumen, genau. Tschüss. Schau mal.